Herzlich, upsala. Ja, bei Gottes Kraft und Power. Herzlich willkommen heute Abend, alle zusammen. Ja, wir sind kein Laberverein, der irgendwie vor sich hin wurstelt oder so. Jemand, der zu Gott gehört, ist immer vollgeladen mit Kraft und Energie, weil das ist die größte Energie, die es überhaupt gibt. Es gibt gar nichts Stärkeres. Ja, nehmt bitte eure Plätze ein. Genau, dann fangen wir nämlich jetzt an mit diesem Intensivabend, mit einem neuen Abend, der richtig so ein Fünf-Gänge-Menü wird. Weil da sitzen schon die Prediger und warten, dass sie loslegen können. Lasst euch überraschen. Auch ihr am Livestream, am Lobpreis wollte ich gerade sagen. Aber ihr seid auch beim Lobpreis und ihr singt kräftig mit. Auch ihr am Livestream, herzlich willkommen, jeder Einzelne. Na, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, die ganze Welt. Ist mir völlig egal, ihr seid herzlich willkommen. Es gibt keine Entfernung für uns. Wir sind eins in Christus. Und dieses Einssein, dieses Verbundensein, irgendwie fiel mir heute so ein Text ein, so vage, aber ich habe da nicht nachgeguckt. Irgendwo, glaube ich, in Apostelgeschichte steht das und sie trafen sich hin und her in den Häusern. Aber auch so dieses, und sie waren eins. Ich glaube, das steht da mit dabei. Und wir treffen uns jetzt nicht hin und her in den Häusern heute Abend. Wir treffen uns alle hier in dem Haus. Aber wir sind eins. Ja, ich habe wieder mal einen schönen Text, zwei Texte mitgebracht aus Psalm. Psalm 118, Verse 29 und Vers 24. Das sind zwei Texte, die gelten immer. Und es ist einfach... Ja, wenn du dir dessen bewusst bist, wer du in Christus bist, kannst du überhaupt nicht mehr anders als ihm danken. Und Vers 29 ist, ich habe es aus der guten Nachricht, ich hatte es dann auch in der Elberfelder nachgelesen. Ich weiß, die gute Nachricht ist manchmal nicht so ganz genau, aber ich mag sie einfach, weil das so eine umgangssprachliche Übersetzung ist. Und ja, sie liegt mir einfach am Herzen. Und Vers 29, dank dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Seine Güte hört niemals auf. Das ist Grund genug, wirklich ihm zu danken, wenn wir in diesem Bewusstsein leben, seine Güte uns gegenüber, jedem Einzelnen, hört niemals auf. Wir danken ihm nicht nur für das, was er uns gibt, natürlich auch dafür. Auch heute Abend werden wir genug Grund haben, ihm zu danken, was er uns durch die Prediger gibt. Aber wir danken ihm für das, wer er ist. Dafür, dass er uns rausgeholt hat aus dieser Welt, aus diesem Umfeld der Welt, aus dem System. Dafür danken wir ihm und können ihm gar nicht genug danken, weil das ist einfach das Größte, was er überhaupt getan hat, uns zu rufen und wir haben ja gesagt. Wir haben ja gesagt, das ist so, jeden Tag neu zu danken. Und Vers 24, diesen Tag hat der Herr zum Festtag gemacht. Heute wollen wir uns freuen und jubeln. Amen. Genau, Amen. Lass uns mal den Jubelschrei vielleicht erschallen, auch zu Hause. Juhu! Ja, wenn das kein Jubelschrei ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, lass es uns ihm zujubeln, weil er ist allmächtig, er ist der Gott, er ist der, der von sich sagt, ich bin der, ich bin. Er hat alle Ehre verdient, er hat alle Anbetung verdient, er hat jeden Lobpreis verdient, er hat in jeder Weise verdient, dass wir ihn hochheben, einfach schon mal alleine für das, was er ist und wer er ist. Und dann noch für das, was er uns aus uns gemacht hat und was er uns gibt. Und wir bekommen immer neu, immer neu. Wer jetzt am Sonntag da war, wir bekommen immer neu, immer noch mehr und immer noch mehr. Aber auch wer nicht da war, auch ihr zu Hause, am Livestream, wo immer ihr seid ja keine weißen Kinder. Ihr seid Kinder Gottes. Gott hat keine weißen Kinder. Das geht gar nicht. Er hat euch gerufen, er hat uns gerufen, er hat uns neu geschaffen aus seiner Substanz, aus seiner Liebe, aus ihm selber. Wir sind Kinder Gottes, alle, weltweit, eins in Christus. Und warum dieser Tag besonders ein Festtag ist? Ja, weil es heute ist. Es ist nicht gestern, es ist auch nicht morgen, es ist heute. Wenn du morgens aufstehst, dann hast du heute, dann hast du auch heute Grund zu jubeln. Gestern war wunderbar gewesen sein, morgen ist vielleicht noch besser, aber heute ist der Tag, an dem du lebst. Vergiss das nicht. Hab nicht deine Gedanken immer in der Vergangenheit oder immer in der Zukunft nur. Sei präsent im Heute. Weil Gott ist heute. Er ist alles, aber er ist auch heute. Und deshalb gehen wir jetzt in diesen Lobpreis wieder rein mit diesem super starken Team, die mich gerade alle so schön anlachen. Und lass uns Gott loben und preisen. Amen. Ja, wir haben allen Grund zum Lachen, wir haben allen Grund zu feiern, wir haben allen Grund, uns zu freuen und wir schauen einfach weg von dem, was wir heute erlebt haben oder gehört oder gesehen haben und wir schauen auf Jesus, auf seine Liebe und das ist wirklich das Allerbeste, was du machen kannst, weil seine Liebe tut dir wirklich gut, seine Liebe macht dich frei und seine Liebe macht dich glücklich. Dich anschau in deiner Herrlichkeit, in deine Augen sehen, vor Liebe strahlt, dann nimm die Freude in mir überhand und sie fließt durch unser Land. Wenn ich dich anschau in deiner Herrlichkeit, in deine Augen sehe, die vor Liebe strahlt, dann nimm die Freude in mir überhand und sie fließt durch. wir wollen wirklich weiter feiern, weiter wollen wir wirklich seinen Sieg feiern. Wir gehen im Triumphzug einher, jeden Tag, alle Zeit, egal wie die Umstände sind, du bist immer im Sieg. Ja? Und er hat dich frei gemacht, du bist frei und glaub nichts anderes mehr, du bist frei durch Jesus Christus. Er hat dich gerecht gemacht, er hat dich befreit. Durch dich bin ich frei. schau dich an, deine Herrlichkeit, und werden verwandelt in dein Bild. Wir schauen auf dich, Jesus, und werden verwandelt in dein Bild. Wir schauen auf dich, Jesus, und werden verwandelt in dein Bild. Wir schauen auf dich, Jesus, und werden verwandelt. Jesus, dass wir wirklich verwandelt werden, wenn wir deine Liebe, dich selbst anschauen. Danke, Jesus, für diese Liebe zu uns, die so grenzenlos ist. Danke, Jesus. Deine Liebe ist bedingungslos. Danke, Jesus. Du hast alles für uns vollbracht. Die Liebe hat alles für uns vollbracht. Die Liebe hat den Sieg. Halleluja. Deine Liebe zu uns, Jesus, ist grenzenlos. Deine Liebe zu uns ist bedingungslos. Deine Liebe zu uns, Jesus, ist grenzenlos. Deine Liebe zu uns ist bedingungslos. Dort am Kreuz hast du alles schon. Deine Herrlichkeit, die alles andere los. Lass deinen Geist aufsteigen. Halleluja. Seine Herrlichkeit ist hier heute Abend. Oh, seine Gegenwart ist hier heute Abend. Oh, Sharamanda. Bereits vollbracht ist, bereits geschehen ist. Halleluja, wo alles bereits erledigt ist, wo alles bereits vollbracht ist. Das ist der Raum der Herrlichkeit. Also tritt ein in diesen Raum heute Abend, indem du einfach all das loslässt, was dir vielleicht gerade jetzt noch Sorgen macht oder was dich beschwert oder was das Problem ist. Weil im Raum der Herrlichkeit Gottes ist das alles schon erledigt. Es ist schon vollbracht. Halleluja! Du kannst bereits den Sieg feiern in seiner Herrlichkeit. Halleluja! Und weißt du, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, hat er damit den Weg für uns in diesen Raum seiner Herrlichkeit und damit in den Raum, in dem alles bereits vollbracht ist, freigemacht. Das heißt, wir können jetzt diesen Raum anzapfen tatsächlich, weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Können wir den Raum, in dem gilt, es ist vollbracht. Was gibt es gerade in deinem Leben, wo du sagst, oh, das muss unbedingt passieren in meinem Leben, da brauche ich ein Wunder, da brauche ich einen Durchbruch, was auch immer es ist, verstehst du? Es ist vollbracht in seiner Herrlichkeit. Es ist schon erledigt in seiner Herrlichkeit. Es gehört dir schon. Shakarabakabakabaka. Halleluja, also fangen wir so richtig an, ihn zu feiern. Halleluja, es gehört dir schon. Es gehört dir schon. In seiner Herrlichkeit gehört es dir schon. Es ist der Raum, in dem alles bereits vollbracht ist. Singen Geist. Oh, oh, oh, oh, oh, na, na, na, no. Oh, oh, oh, oh. Ja, Ramanda, ra, nando, Ramasana, Rabasana, ra, na, na, na, na, na, na, na. Oh, Ramasana, do, do, do, do, do, do. Hebräer 4, Vers 16 heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Mit anderen Worten, lasst uns mit Freimütigkeit all die Dinge aus der Herrlichkeit Gottes holen, die dort bereits vollbracht sind, die vielleicht hier auf der Erde in den Umständen noch nicht ganz so sind, aber dort sind sie schon. Lasst uns sie von dort hierher ziehen. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Lasst uns mit Kühnheit hinzutreten. Weißt du, in dem Raum ist das bereits ins Dasein gesprochen, was hier vielleicht noch nicht ist. Und genauso ist so, in dem Raum ist das bereits verschwunden, was vielleicht noch hier auf dieser Erde ist und was dir Probleme macht. Was auch immer das ist, es ist schon verschwunden in diesem Raum. Verschwindibus. Halleluja. Amen. Oh. Wie heißt es in Sacharja 4? Du großer Berg, werde zur Ebene vor Zerubabel. Verschwindibus, mit anderen Worten. Großer Berg, Verschwindibus. Was ist dein großer Berg gerade? Halleluja. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, kannst sagen, vor Astrid werde zur Ebene. Vor Dominik werde zur Ebene. Wer bist du, du großer Berg? Vor Ulla werde zur Ebene. Wer bist du, du großer Berg? Vor Martin werde zur Ebene. Shakarakabakaba. Glaubst du das oder bist du noch minderwertig? Halleluja. Zerubabel ist ein Prototyp für dich als Sohn Gottes im neuen Bund. Amen. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, du Serubabbel, du. Ich glaube, es war ein Schwabe, der Serubabbel, der hat zu viel gebabbelt. Halleluja. Aber du großer Berg, sagt er, werde zur Ebene vor Serubabbel. Du großer Berg, werde zur Ebene vor Manda. Du großer Berg, werde zur Ebene vor Tobi. Du großer Berg, werde zur Ebene vor Waltraud. Du großer Berg, werde zur Ebene. Setz deinen Namen ein. Verschwindibus. In seiner Herrlichkeit gibt es schon nicht mehr. Halleluja. Halleluja. Neulich war ich in Nürnberg und da haben wir erlebt, wie die Verschwindibus-Salbung gewirkt hat. Ganz konkret im Physischen. Ja, eine Frau, die einen Knoten hatte unter ihrer Brust zum Beispiel. Ja. Du warst dabei, Astrid. Ja. Wie der Knoten verschwunden ist. Verstehst du? Das ist Verschwindibus. Das ist einfach, weil in der Herrlichkeit Gottes gibt es die Knoten nicht mehr. Das sind die gar nicht da. In der Herrlichkeit sind keine Tumore, in der Herrlichkeit sind keine Knoten, in der Herrlichkeit sind keine Geschwüre, keine Gewächse, was auch immer irgendwo in deinem Körper der Arzt vielleicht gefunden haben mag oder du vielleicht momentan noch tastest. Ich sage dir, in der Herrlichkeit Gottes gibt es schon nicht mehr. Und jetzt sagt er zu dir, tritt zum Thron der Gnade mit Freimütigkeit. Das heißt, zieh die Realität der Herrlichkeit Gottes ins Jetzt dieser Zeit hinein. Halleluja. Und ich glaube, dass sich heute Abend hier einige Sachen auflösen. Amen. Es lösen sich Probleme auf. Es lösen sich Umstände auf. Es lösen sich Berge auf. Und ich glaube auch, dass sich Knoten auflösen. Als Zeichen auch im Sichtbaren. Halleluja. Aber geh rein in diesen Raum, in dem es bereits vollbracht ist. Komm mit Freimütigkeit. Come on. Lass uns noch mal im Geist singen. Oh Shakaraman, da da da da da da da da da da. Freu dich, genau das, was dir noch vor 5 Minuten vielleicht Probleme gemacht hat, löst sich jetzt auf. Es löst sich jetzt auf im Sichtbaren, weil es das in der Herrlichkeit schon lange nicht mehr gibt. Und weil die Herrlichkeit Gottes jetzt übernimmt, muss es sich so manifestieren, wie es im Himmel ist, so auf Erden. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass jemand unter einem Gerstenkorn im Auge leidet und Jesus möchte dieses Gerstenkorn, oder Jesus hat dieses Gerstenkorn im Auge schon aufgelöst. Er hat es bereits in seiner Herrlichkeit, gibt es schon gar nicht mehr. Ist es jemand live hier mit dem Gerstenkorn im Auge? Ist jemand live hier? Das streck einfach deine Hand aus, wenn du live hier bist, mit dem Gerstenkorn im Auge, weil ich habe gesehen, dass Jesus ein Gerstenkorn, beziehungsweise dass in der Herrlichkeit ein Gerstenkorn im Auge nicht mehr da ist, das im Sichtbaren noch da war. Ist da jemand live da? Wenn nicht, dann ist es bei dir. Okay, komm her. Halleluja. Das ist die Verschwindebus-Salbung. Welchem Auge ist es? Im rechten. Wie lange hast du es schon? Schon ein paar Monate. Setz mal deine Brille ab. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Schau mal in den Raum der Herrlichkeit hinein. Schließt einfach mal alle eure Augen. Schaut mal in den Raum der Herrlichkeit hinein. Gibt es im Raum der Herrlichkeit so etwas wie ein Gerstenkorn im Auge? Hat Gott Menschen geschaffen mit Gerstenkörnern im Auge? Gibt es im Raum der Herrlichkeit? Gibt es im Himmel Gerstenkörner im Auge? Die jucken, oder es juckt wahrscheinlich oder so. Oder brennt, ja. Genau. Gibt es sowas im Himmel? Nein. Also sagen wir jetzt, wie im Himmel, so auf Erden in Jesu Christi Namen. Es löst sich auf und wird nicht mehr gefunden in Jesu Namen. Halleluja. Oh, und wenn du über Livestream zuschaust und du hast auch noch einen Gerstenkorn, dann löst sich das jetzt auch gleich mit auf, weil du kannst ihn mit dranhängen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Vollständig jetzt, in Jesu Namen. Hey, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Shakalaka Bonki. Halleluja. Hey, ja. Oh, Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh. Hey. Oh. Nicht mehr wieder. Wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Blinzel mal mit deinen Augen. Wie fühlt sich das an? Wie hat sich's denn vorher angefühlt? Hast du mein Mikro? Wie hat sich's vorher angefühlt? Auch mit Druck und Druck, auch, okay. Jucken. Okay. Und jetzt? Frei. Frei. Halleluja. Du sagst, im rechten Auge war das gestern. Hat man das gesehen? Auch rötlich, oder? Es war auch eine richtige Entzündung sogar. Also, es war richtig rot entzündet. Okay. Martin, schau mal. Siehst du rote Entzündung? Ich sehe nur weiß. Astrid, schau auch mal. Schau sie mal groß an. Geh mal nach rechts und nach links, sodass sie das Auge ein bisschen dreht, weil dann siehst du noch mehr vom Weißen, genau. Ist alles weiß. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Und wir sagen nicht mehr wieder. Oh, Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Da ist Auflösung im Raum. Da ist Auflösung im Raum. Auch wenn du einen Knoten hast oder ein Ganglion oder irgendwas, was gewachsen ist. Vielleicht kannst du es tasten, vielleicht kannst du es nicht tasten. Aber gerade jetzt ist Auflösungssalbung heute Abend. Ich habe das sofort im Abend gesehen, dass heute Abend wirklich Auflösungssalbung da ist. Leg einfach deine Hand auf die Stelle, wo das Ding war. Leg einfach jetzt deine Hand auf die Stelle, weil ich spreche jetzt rein. Im Namen Jesu Christi, Herr. Wir sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Wie in der Herrlichkeit Gottes, so hier auf Erden. Und in deiner Herrlichkeit, Herr, gibt es keine Knoten, gibt es keine Tumore, gibt es keine Ganglione, gibt es keine Geschwüre, gibt es keine Lipome, gibt es kein was weiß ich für Ome. Nichts in Jesu Namen. In Jesu Namen. Sondern wir sagen jetzt, löst euch auf. Vor deinen Söhnen und Töchtern werde zur Ebene, du Knoten. Du Geschwür, du Gewächs, in Jesu Namen, verschwinde. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt nimm mal ganz bewusst im Geist dieses Körperteil, wo dieses Gewächs war, oder diesen Bereich deines Körpers, einfach bewusst in die Herrlichkeit Gottes rein. Und sieh mal, wie lange kann sich ein Knoten, ein Geschwür, ein Tumor oder irgendetwas in der Herrlichkeit Gottes halten? Wie lang? Wie lang? Halleluja. Wenn du es vorher tasten konntest, dann nimm jetzt mal die Hand weg. Schau nochmal in die Herrlichkeit und schau nochmal, ob du dort das Gewächs siehst. Schau nochmal, ob du dort den Knoten siehst, ob er in der Herrlichkeit noch da ist. Schau einfach, halt einfach mal im Geist Ausschau. Schau einfach mal, wie sieht die Stelle deines Körpers in der Herrlichkeit Gottes aus? Du nicht die Hand drauf jetzt, sondern siehst im Geist. Siehst im Geist. Halleluja. Halleluja. Siehst du noch was von diesem Ding? Halleluja. Wenn du das siehst, was ich sehe in der Herrlichkeit, nämlich, dass solche Dinge in der Herrlichkeit nicht gefunden werden, Halleluja, dann darfst du jetzt einfach nochmal ganz schnell deine Hand auf die Stelle legen, wo vorher dieses Geschwür oder diese Knoten oder irgendwas war, und darfst jetzt mal tasten, wenn du es fühlen kannst. Manche können es natürlich nicht fühlen, weil es vielleicht was Innerliches war, aber dann test es jetzt einfach gerade mal, ob sich was verändert hat. Einfach halte Ausschau in Jesu Namen, ich glaube, für Auflösung gerade jetzt. Und wenn du merkst, dass sich was aufgelöst hat, dann wink einfach mal mit der Hand. Oder wenn du merkst, dass was kleiner wird gerade, es kann sein, dass es auch im Begriff ist, zu schrumpfen. Leg einfach deine Hand drauf und test es. Wink einfach mal mit der Hand, wenn du merkst, da ist was kleiner geworden. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, bei dir. Halleluja, was wird kleiner oder was ist kleiner geworden? Ha? Wo ist das Mikro? Ah, da. Hm? Ha? Was war da? Durch den Schwung, den ich gehabt habe. Was hattest du? Da war noch geschwollen, da war noch Wasser. Wasser war da drin? Okay. Okay, was ist jetzt passiert? Der ist jetzt kleiner geworden, der ist fast weg. Was ist kleiner geworden? Der Fuß? Nee. Die Wunde haben wir auch schon gehabt. Die Schwellung ist zurückgegangen. Die Schwellung ist zurückgegangen. Halleluja. Preise, hattest du Schmerzen da drin auch? Ich hatte nur Schmerzen gehabt. Hattest Schmerzen? Steh mal auf. Halleluja. Beweg mal das Knie. Okay, wie ist es jetzt? Super. Super, sagt sie. Ja. Halleluja, preist den Herrn. Pass mal auf, Astrid, fühl mal das eine Knie und das andere Knie und schau mal, ob noch ein Unterschied ist zwischen beiden von der Schwellung her. Also von der Dicke her meine ich jetzt. Die Schwellung, da war ja die Schwellung. Schau mal. Kannst du noch irgendwas feststellen? Lass uns sprechen wir noch mal rein. Ha? Da merkst du nur ein bisschen. Okay, das heißt, es ist auf jeden Fall kleiner geworden. Und in Jesu Namen geht's jetzt ganz raus. Halleluja. Danke, Jesus. Völlig frei. Jesus. Halleluja. Halleluja. Spring mal ein bisschen so. Ja, ja, ja. Oh, ja. Tut dir nicht weh, gell? Aber wenn's, ist es okay? Ist frei. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben. Da ist Verschwindibus-Salbung heute Abend. Auch über Livestream. Halleluja, Halleluja. Schreib uns einfach eine E-Mail, weil ich glaube, heute Abend, da lösen sich Dinge auf. Manche Sachen kannst du nicht sofort testen, ich weiß es. Aber manche Sachen kannst du in den nächsten Tagen testen oder du kannst es beim Röntgen oder beim Ultraschall oder was auch immer sehen. Zysten, die sich auflösen. Ich sehe Zysten, die sich auflösen. Myome, die sich auflösen in dem Namen Jesus. Danke, Vater, wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Halleluja. War noch jemand? Was ist bei dir passiert? Ha? Narben hast du, dass sich auflösen. Das war ein Wort, ein Eindruck. Du hattest einen Eindruck, dass Narben sich auch auflösen. Ja, in Jesu Namen. Das glaube ich auch. Weißt du, egal was irgendwie nicht reingehört in deinen Körper und was da nicht original drin ist sozusagen, kann sich jetzt und löst sich jetzt auf in dem Moment, wo du es in die Herrlichkeit hineinnimmst. In dem Moment, wo du mit Freimütigkeit hinzutrittst. Ja, auch Narben lösen sich auf. Wir haben das oft erlebt. Ich glaube, die größte Narbe, die wir mal erlebt haben, war wirklich so eine Narbe, 15 cm groß, die sich aufgelöst hat am Bauch. Einmal hat sich sogar ein Drogenabhängiger bekehrt, weil er gesehen hat, wie bei seinem Vater, der neben ihm saß, sich die Narbe komplett aufgelöst hat am Bauch. Das ist 3 oder 4 Jahre oder 5 Jahre vielleicht her. Halleluja, preist den Herrn. Halleluja. Streck dich aus, komm, streck dich aus. Wenn du noch irgendwas hast, was in deinem Leben sich auflösen muss, vielleicht ist es was du nicht körperlich hast, vielleicht sind es Schulden, die sich auflösen müssen, vielleicht sind es Beziehungsprobleme, die sich auflösen müssen, vielleicht ist irgendein anderer Umstand, irgendein Berg in deinem Leben, der sich auflösen muss. Nimm es einfach gerade jetzt, da ist Auflösungssalbung in Jesu Namen. Wenn du merkst, dass sich was aufgelöst hat, dann wink mit der Hand oder schreib uns eine E-Mail. Halleluja. Ich glaube, dass einige noch Eindrücke haben auch heute Abend. So wie Drea gerade den Eindruck hatte, dass sich auch Narben auflösen sollen. Ich glaube, dass es noch ein paar spezifische Worte der Erkenntnis gibt, die Gott weitergeben möchte für Leute, um es ihnen einfacher zu machen, wirklich im Glauben ihr Wunder zu ergreifen. Wirklich spezifische Worte der Erkenntnis, was sich auflösen soll bei jemandem. Es muss nicht nur körperlich sein, es kann auch in einem anderen Bereich sein, wo Gott einfach gerade jetzt zu dir spricht und dir etwas zeigt, was sich auflösen soll. Halleluja. Also etwas, was Sinn macht natürlich, dass sich auflöst. Sag jetzt nicht, okay, ich sehe jemanden, bei dem lösen sich alle Zähne auf oder so, dann sagt jeder sofort, oh nein, die Salbung will ich nicht. Halleluja. Amen. Aber ich glaube, dass Gott einigen, ja, Waltraud, gib mal weiter, was hat er dir gezeigt, was sich auflösen soll? Nimm das Mikro da drüben. Halleluja. Hallo. Basaliome. Basaliome, okay, das sind Hautkrebs-Sachen. Okay, ist da jemand hier live dabei? Bei dir? Okay, Basaliome? Okay, komm hier nach vorne. Waltraud, komm auch noch gleich dazu. Du hast das Wort gehabt. Wir setzen es sofort frei. Auf der Haut, im Gesicht oder wo? Aha, hier, okay. Waltraud, lege mal die Hand drauf, auf die Stelle. Das ist interessant, du saß auch noch neben mir, Waltraud, und hast den Eindruck bekommen. Das ist interessant. Okay, preist den Herrn. Halleluja. Vater, im Namen Jesus setzen wir jetzt diese Auflösung frei, Herr. Wir setzen jetzt diese Auflösung der Basaliome jetzt frei auf der Haut, Herr. Wir sagen zur Haut von Doros, sei gereinigt jetzt in dem Namen Jesus. Sei gereinigt von jedem Wachstum, von irgendeiner hautkrebsartigen Zelle in Jesu Namen. Sei gereinigt jetzt in dem Namen Jesus. Sei gereinigt wie im Himmel. So auf Erden wie in der Herrlichkeit, so jetzt in Doros Haut, in Jesu Namen. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das heißt nicht umsonst im Wort Gottes, treibt Dämonen aus, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige. Da ist die Haut damit gemeint. Mit Aussatz ist nicht nur Lepra gemeint, sondern alle Hautkrankheiten. Halleluja, Halleluja. Wenn noch jemand einen Eindruck hat, der was passieren soll, dann nimm einfach das Mikro, genau, und gib es einfach weiter, was er dir gezeigt hat. Ich habe noch Überbein verschwendet und Fett verschwendet. Überbein. Hast du denn konkret gesehen, wo das Überbein ist? Am rechten Fuß. Am rechten Fuß ein Überbein. Also, ist da jemand live dabei? Ha? Wo? Also da, nicht schwäbisch, sondern da unten. Ja, am rechten Fuß, genau. Bist du das? Guck mal, so ist es. Wenn man anderen dient, dann wird einem selber gedient. Halleluja. Okay. Wow, sag das nochmal. Was war das? Du hattest einen Halux auf dem rechten Bein. Genau, ich habe Halux an beiden Füßen und ich habe geschaut und rechts ist es weniger. Der ist jetzt gerade schon weniger geworden, als wir vorher gesprochen haben. Halleluja, das ist so stark. Amen. Preist den Herrn. Und das ist das, was du als Überbein siehst, praktisch diesen, okay, Halleluja, dann leg einfach noch die Hände drauf, dass es von uns ganz in die normale Ordnung kommt, weil es ist interessant, Gott hat es bereits gemacht, beziehungsweise begonnen, dann kommt das Wort der Erkenntnis und jetzt geht's ganz in Jesu Namen, völlig in die Ordnung Gottes. Wir haben schon so viele kreative Knochenwunder erlebt, Halleluja. Weißt du, im Himmel sind alle Knochen in der richtigen Ordnung. Streckt einfach eure Hände aus, setzt es frei. Aber du über Livestream, zieh einfach diese Salbung. Das ist was ganz Spezielles heute Abend, dieser Raum der Auflösung. Oh, in Jesu Namen, danke Vater, dass dieser Halux völlig zurückgehen jetzt in Jesu Namen. Im linken hattest du ja auch ein bisschen Halux. Ja, da geht es auch zurück in Jesu Namen. Oh! Halleluja. Fühl's nochmal. Fühl's in beiden Füßen. Fühl's mal. Oder man muss die Schuhe ausziehen. Oder kannst du? Okay. Wie ist es? Rechts ist weniger? Ja, ganz klar. Ist es schon ganz weg oder ist es... Links ist noch nicht ganz weg. Links, aber rechts ist ganz weg? Ja, ich denke schon. Rechts ist ganz weg. Halleluja. Ja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Und links ist es noch ein bisschen. Ja. Komm, Andrea, dann leg noch die Hand auf. Du hattest zwar den Eindruck für den rechten Fuß und der ist jetzt auch gut geworden, aber ich glaube, dass Jesus so gnädig ist und den Link noch dazu. Was? Ich habe das gefühlt gehabt, das war richtig dick gewesen und habe dann die Kraft reingenommen. Okay. Fühl noch mal, Waltraud. Wie viel ist es denn weniger geworden? Ist weniger. Ja. Halleluja. Ja, ja. Merkt ihr, was hier passiert? Hier schrumpfen Haluxe. Halleluja. Ich denke, dass sehr viele Frauen das haben und über Livestream nehmt euch. Ja, amen. Euch göttliche Ordnung. Halleluja. Nein. Danke, Jesus. Shababa. Das ist der Mikrofonlaser. Fühl noch mal das linke. Das ist das rechte, das ist ja gut. Ne? Das linke. Ja, das ist auch viel mehr zurück. Ist noch nicht ganz, aber... Noch nicht ganz, aber ist deutlich zurückgegangen. Es geht noch ganz. Zieh mal die beiden Schuhe aus, das müssen wir sehen. Das sind ziemlich viele Dinge. War richtig dick. Okay. Wow. Das war richtig dick. Oh. Ja, ja. Ist noch ein bisschen? Okay. Danke, Vater, dass es... Aber es ist nicht mehr viel, ne? Danke, Vater, dass es vollständig verschwindet, Herr. Danke, Jesus. Hattest du Schmerzen da auch? Nee. In Jesu Namen. Schöpfungsordnung Gottes frei in diesen Füßen. In Jesu Namen. Göttliche Schöpfungsordnung. Lauf mal ein bisschen. Halleluja. Weißt du, Herr? Danke, Jesus. Und? Ja, links ist noch ein bisschen. Rechts ist wirklich gut, ne? Ja. Links ist noch ein bisschen. Danke, Jesus. Soll ich drauf treten? Ich trete manchmal gern Leuten auf die Zehen. Die auch drauf treten. Zieht's euch. Sie hat Walter der Krack gesagt, egal wo du bist, zieh dir dasselbe Wunder. In Jesu Namen, der rechte Fuß ist schon super. Halleluja, der linke ist zurückgegangen. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, ja. Ja, wir lassen es los, hinein in die Herrlichkeit Gottes. Wir lassen Waltrauds Füße jetzt hineingehen in die Herrlichkeit Gottes. Wir lassen sie jetzt hineingehen in die Herrlichkeit Gottes. In Jesu Namen. Wuhu. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Yes, Lord. Hat noch jemand ein Wort der Erkenntnis gehabt, was sich auflösen soll? Michaela, komm schnell nach vorne, gib einfach weiter, was Gott dir gezeigt hat. Halleluja. Halleluja. Du stellst dich drauf, es kommt nie mehr wieder. Halleluja. In Jesu Namen. Ich hatte der Begriff Wasseransammlungen. Wasseransammlungen. Ja, und dann habe ich weiter gefragt und habe dann halt so bekommen in den Beinen. Okay, in den Beinen. Gut, bei ihr ist ja vorher schon die Schwellung zurückgegangen mit dem Knie. Das ist schon super. Bei dir Wasseransammlung. Okay, komm her. Halleluja. Es ist interessant, immer der vorher ein Wort der Erkenntnis weitergegeben hat, kriegt als nächstes ein Wort der Erkenntnis, dass er geheilt wird. Das ist auch witzig. Ja? Waltraud hat ein Wort, Waltraud hat ein Wort für die Doro, dann hatte die Trea ein Wort für die Waltraud und jetzt hat die Michaela ein Wort für die Trea. Göttliche Kettenreaktion. Wasser in den Beinen? Yes. Okay, Michaela, leg mal die Hände drauf. Ja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. In der Herrlichkeit Gottes gibt es dieses Wasser nicht. Kein überschüssiges Wasser mehr. In dem Namen Jesus. Halleluja. Beine kommt auf die normale Dicke. In Jesu Namen. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja, wird es heiß. Du spürst, dass es heiß wird. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, es ist nur in dem Bein, ne? Ja, nur in dem Bein. Ja, aber da ist es dick, ja, genau. In Jesu Namen geht es völlig zurück. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, Jesus. Danke, dass sich vollständig auflöst, diese Wasseransammlung vollständig rausgeht. Sprech zu den Lymphen auch, dass sie sich normalisieren, gemäß der Schöpfungsordnung Gottes. In Jesu Namen, im gesamten Körper, vom Kopf bis Fuß, vom Scheitel bis zur Sohle, Gelenke in Jesu Namen. Jeder Schmerz geht raus, jede Entzündung geht raus, in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für völlige Normalisierung jetzt, Herr, in Jesu Namen. Gelenke kommen wieder in die Schöpfung. Was machst du da gerade? Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Okay, steh mal drauf ein bisschen. Lauf mal ein bisschen, wird es schon leichter. Merkst du einen Unterschied? Spannung ist auf alle Fälle schon. Die Spannung ist weniger geworden? Ja. Oder weg? Weg. Weg. Halleluja, danke Jesus. Das ist leicht. Und es ist leichter. Ja. Halleluja, danke Vater. Danke Herr, dass es vollständig zurückgeht, dass das Wasser abfließt, Herr. Dass in den nächsten Tagen das Bein genauso, im Sichtbaren genauso aussehen wird wie das rechte Bein. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Danke Jesus. Halleluja. Du hattest ein Wort? Ja. Wahrscheinlich für die Michaela, schätze ich. Ja. Vielleicht. Vielleicht, schauen wir mal. Und zwar hatte ich das Wort, dass Kreditkartenschulden sich auflösen. Kreditkartenschulden genau, sich auflösen, genau, wo du es vorher schon gesagt hast, mit Bergen von Problemen kam mir das gleich schon. Und ich glaube, dass es einfach so gekommen ist, dass die Kreditkarten dir eher zum Fluch geworden sind, anstatt als Hilfe. Und Gott möchte das wegnehmen. Ja, Amen. Genau. Also, wo du zu viel Schulden auf deine Kreditkarten gemacht hast. Ist es jemand live hier? Halleluja. Da ist es vielleicht ein bisschen peinlich, sich da zu melden, aber seid ihr nicht peinlich, weil jetzt werden sie ja gestrichen, die Schulden. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Du gehst schuldenfrei nach Hause. Halleluja. Es kann ja sein, dass es jemand über Livestream natürlich ist. Halleluja. Sprich einfach rein. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir für dieses Wort. Und ich bete jetzt für diese Person, die es betrifft, im Namen Jesus, dass diese Schulden gestrichen werden. Im Namen Jesus. In Jesu Namen, diese Berge lösen sich auf, auch in der Herrlichkeit Gottes. Das Reichtum und Fülle und Schuldenstreichungen im Namen Jesus. Halleluja. Und es soll dir ein Segen sein. Und das Wort sagt, dass du wirst dir selber nicht ausleihen, sondern du wirst anderen leihen in 5. Mose 28. Ja. Und das setzen wir frei im in Namen Jesu Jesus. Namen. Amen. Ja, Amen. Du großer Amen. Berg vor Toni werde zur Ebene. Oder wie auch immer du heißt, er wird zur Ebene vor dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Hat noch jemand ein Wort gehabt für jemanden? Nochmal Waltraud? Ja, okay. Halleluja. Vielleicht für einen Martin? Glaube nicht. Glaubst nicht? Okay. Nee, akute Blinddarmentzündung. Okay, nee, wahrscheinlich nicht der Martin. sonst würde er nicht predigen heute Abend. Okay, akute Blinddarmentzündung, wahrscheinlich auch nicht jemand über live, wahrscheinlich nicht jemand live hier, weil mit akuter Blinddarmentzündung wirst du kaum hier sitzen, sondern vermutlich, also ich hoffe jedenfalls nicht, dass du hier sitzt mit akuter Blinddarmentzündung. Außer du bist wirklich schon im Glauben hierher gekommen, dass du geheilt wirst und bist deswegen hierher gekommen, anstatt ins Krankenhaus zu fahren. Das ist natürlich auch gut, dann wird dein Glaube dich jetzt heilen. Aber ansonsten, wenn dich das betrifft, da über Livestream, wir sprechen da jetzt rein in dem Namen Jesus. Wir sagen, diese Blinddarmentzündung weicht und geht zurück in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich glaube sogar, pass auf, ich glaube, dass es so ist, dass es ein Wort ist für jemand und du wirst in den nächsten 2-3 Tagen mit einer solchen Diagnose konfrontiert sein und zwar nicht mal bei dir selber, sondern bei jemand anders, der dir davon erzählt und du empfängst jetzt durch den Glauben und die Salbung dann in dem Moment, wo dir das begegnet, reinzusprechen und diese Entzündung geht zurück in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich glaube, dass es so ist. Halleluja. Schreib uns einfach eine E-Mail in ein paar Tagen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hat noch jemand ein Wort der Erkenntnis gehabt? Micha? Halleluja. Ich habe ein Embryo gesehen, also im embryonalen Zustand. Und im Psalm 139, 16 heißt es, meine Urform sahen deine Augen. In Vers 13, denn du bildest meine Nieren, du wobst mich in meinem Mutterleib. Mhm. Und an der ersten Vers von dem Psalm heißt es, dass Gott dich immer umgibt. Das kann sein, dass es um ein Trauma einfach geht. In diesem Entwicklungsstadium der Schwangerschaft, entweder, dass das Kind empfangen wurde, was nicht ganz so okay war, also nicht gewollt war. Ja, Kind. Nicht gewollt war. Und dass da einfach eine Ablehnung reingekommen ist. Und aber wie gesagt, der Psalm 139 sagt, dass Gott immer da war. Genau. Gott hat es immer gesehen, was da passiert ist, was für Verletzungen passiert sind. Ja. Du warst nicht alleine. Gott will das Trauma heilen jetzt gerade. Gott will das Trauma heilen und will da, wo Ungeborgenheit war, aufgrund von diesem Trauma im Mutterleib, will er Geborgenheit reinbringen. Kann jemand hier live damit was anfangen? Dann streck einfach deine Hand aus. Okay. Du auch? Okay. Kommt ihr beide einfach kurz nach vorne? Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Müssen wir mal kurz eine Desinfektion. Halleluja, Halleluja, genau, Halleluja, Halleluja, genau, Halleluja. Streckt einfach eure Hände aus zu den beiden. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Micha, leg einfach da auch die Hand mit auf. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wort jetzt erstmal, Herr. Dein Wort, das es ausgerufen hat, Herr. Dein Wort, Psalm 139, Vers 13. Meine Urform sahen deine Augen. Meine Urform sahen deine Augen. Ich preise dich, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Meine Urform sahen deine Augen. Wunderbar sind alle deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und in dem Namen Jesu Christi setzen wir jetzt diese Geborgenheit frei, tief, tief in das Unbewusste dieser Seelen hinein, jetzt in dem Namen Jesus, dass du wirklich sie im Geist, in diesem embryonalen Zustand jetzt einhüllst, Herr, in Jesu Namen, Herr, sodass vollkommene Annahme, Herr, vollkommene Sicherheit, vollkommene Geborgenheit jetzt Einzug hält. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich sehe so wie im Mutterleib, wo ja auch dieses Fruchtwasser ist und so. Und da ist ja viel, viel Wasser auch im Mutterleib. Und ich sehe, wie wirklich dieses Wasser wie so durchspült wird von der Liebe und von der Herrlichkeit Gottes. Und ich sehe aber wirklich diese Herrlichkeit, diese Liebe Gottes, dich umspülen. Dich umspülen jetzt, gerade jetzt, wirklich in deinem tiefsten Inneren, dich umspülen, tiefsten Inneren deiner Seele, dich umspülen, gerade jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen, danke Vater, danke Vater, danke Vater, Halleluja, Ja, es ist wie Herrlichkeitswasser. Goldenes Wasser. Goldenes Wasser. Goldenes Wasser. Heilende Flüssigkeit. Flüssige Liebe. Flüssige Liebe. Oh. Flüssige Liebe. Flüssige Liebe. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Wow, seine Gegenwart ist hier. Halleluja. Streckt einfach nochmal eure Hände aus, einfach in seiner Gegenwart. Danke ihm einfach für seine Gegenwart. Danke, Jesus, einfach für seine unendliche Liebe. Er hat uns so, so, so sehr lieb. So, so, so sehr lieb. Halleluja. So unendlich ist seine Liebe. So viel höher, so viel weiter, so viel tiefer ist seine Liebe als alles, was uns jemals in unserem Leben widerfahren ist oder widerfahren könnte. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Schau ihn einfach an. Er liebt dich. Er liebt dich. Ne? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er liebt dich. Er liebt dich. Halleluja. Er liebt dich. Er füllt dich jetzt mit seiner Liebe. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ganz tief. Ganz tief in deinem Innersten. Oh, durchspüle sie. Halleluja. Halleluja. Durchspül jeden Einzelnen. Weißt du, er möchte dich auch durchspülen, auch wenn du nicht so ein Trauma vielleicht hattest im Leib deiner Mutter. Aber er möchte dich einfach heute Abend wirklich neu durchspülen mit seiner Liebe. Der Raum der Herrlichkeit ist der Raum, in dem alles bereits vollbracht ist. In dem dir alles bereits gehört, was jemals du brauchen könntest oder haben müsstest. In diesem Raum ist alles bereits aufgelöst, was jemals aufgelöst werden muss in deinem Leben. Es ist der Raum, in dem alles bereits vollbracht ist. Halleluja. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, du bist zu Hause in dem Raum, in dem alles bereits vollbracht ist. Du bist zu Hause in dem Raum, in dem alles bereits vollbracht ist. Halleluja. Halleluja. Komm, dank mal nochmal unserem wunderbaren Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt redet uns der Tobi weiter aus diesem Raum, das Wort Gottes, so wie es einfach aus dem Raum der Herrlichkeit fließt. Zuerst der Tobi, dann die Jessica und dann die Astrid und so weiter. Halleluja. Tobi, kommst du nach vorne? Halleluja. Geben wir mal Tobi einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Wie gut ist unser Gott. Das ist echt Wahnsinn. Ich dachte mir gerade, weißt du, diese Liebe, Gott ist einfach Liebe. Liebe ist Gottes Natur. Und wie gut ist unser Gott, weißt du, diese Liebe, die die Fähigkeit hat, alles zu verändern, alles zu verwandeln. Das ist so genial. Das ist so genial. Und ich habe die passende Bibelstelle dazu. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Ja. Und dann heißt es, denn gleich wie er ist, ja, Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. So sind wir in dieser Welt, weißt du? Und du kennst vielleicht die Stelle auch, wo Jesus, als der Heilige Geist auf ihn kam, wo einfach diese Stimme, diese hörbare Stimme kam, dies ist mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, weißt du? Und so, und hier steht, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Also er hat an dir Wohlgefallen. Er hat an dir Wohlgefallen. Weißt du, Ja, mach dir das bewusst, dass er an dir wohlgefallen hat. Weißt du, denk dir mal, er freut sich über niemanden mehr als über mich. Ja, weißt du, ja, das kannst du sagen. Ja, ich meine, wir sind alle gleich gemacht, aber trotzdem, du kannst das Bewusstsein haben und kannst sagen, weißt du, er freut sich über mich. Er freut sich über mich, ja, und er liebt mich. Er liebt mich. Ich habe letztens, es war irgendwie interessant, ich habe ein Zitat gelesen vom Sigmund Freud, ja, dieser bekannte Psychologe oder ja, was auch immer, der alles halt so erforscht hat. Und von dem habe ich ein Zitat gelesen und ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen ich übersetze einfach auf Deutsch, ich weiß jetzt der deutsche Wortlaut nicht genau, aber er sagte jedenfalls, wie mutig jemand wird, wenn er weiß, dass er geliebt ist. Ja, weißt du, und das, selbst die Welt hat das erkannt. Ja, selbst die menschliche Liebe, ja, hat solche Power. Und wie viel mehr Power hat Gottes Liebe? Wie viel mehr Power hat es, wenn du weißt, du bist geliebt von Gott? Weißt du, du bist geliebt. Weißt du, diese mächtigste Power des Universums, der alles geschaffen hat. Der die ganze Erde geschaffen hat, der Himmel und Erde erschaffen hat, weißt du, der liebt dich, der steht hinter dir, weißt du, der steht hinter dir, der feuert dich immer an, weißt du, egal wo du gehst, ja, Gott ist immer, weißt du, er ist mit dir, ja, aber er feuert dich immer an, weißt du, wie früher, ja, ich habe früher Fußball gespielt, weißt du, da gibt es einen Trainer und deine Eltern sind vielleicht auch noch dabei, je nachdem, in welchem Alter du bist, weißt du, und da gibt es auf jeden Fall Leute, die stehen da am Rand und die feuern dich an, weißt du, die sagen, los, auf geht's, noch mehr, noch weiter, du kannst es, du schaffst es, ja. Weißt du, und so steht Gott hinter dir und sagt, du kannst es, weißt du, ich glaube an dich, ja, Gott ist da und er sagt, ich glaube an dich und nicht, weißt du, das ist ja das Geniale bei Gott und nicht, weil du so besonders bist oder weil du irgendwas besonders toll kannst, sondern weil er alles, was es dazu braucht, in dich hineingelegt hat, weil er alles in dir gemacht hat. Wenn wir ihn angenommen haben, weißt du, wenn wir das neue Leben bekommen haben, dann ist alles in dir. Das ist alles in dir, ja, was es braucht. Weißt du, es ist so genial. Weißt du, das ist das Evangelium. Ja, ich meine, ich kann es immer nur wieder sagen, wie genial das einfach ist. Ja, ich meine, weißt du, ich kriege da selber immer wieder neue Offenbarungen, weil das hört halt nie auf, weißt du, weil es hat Gott genial gemacht. Er hat es so einfach gemacht. Ja, so einfach hat er es gemacht. Ja, wir müssen nichts aus uns selber tun. Ja, beziehungsweise das Einzige, was, wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, ja, ich gib mir was Greifbares, ja, was kann ich denn tun, weißt du, dann ist es der Glaube. Ja, mit dem Glauben, ja, da heißt es auch, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, ja, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, deswegen ist die Frage, was glaubst du? Was du glaubst du Gott oder glaubst du ihm nicht? Wenn du ihm glaubst, wenn du glaubst an das, was er in dich hineingelegt hat, weißt du, dann wird es sichtbar, dann handelst du dementsprechend, dann gehst du mit dem, weißt du, dann lässt du es raus, dann bist du mutig, ja, dann bist du wirklich mutig, dann bist du kühn. Gehst du raus, du verkündest das Evangelium, ja, wo es eine Gelegenheit gibt, da sagst du, hey, ich sehe, du hast irgendwie Schmerzen oder ein Problem, kann ich für dich beten, kann ich dir die Hand auflegen, ja? Oder du sprichst Worte der Ermutigung, ja? Weißt du, du wirst mutig und du wirst kühn, ja? Weißt du, lass das einfach raus, weißt du, und glaub dem, ja? Es ist einfach, glaub dem Ganzen, weißt du, glaub einfach an das, was Gott aus dir gemacht hat oder zu wem er dich gemacht hat, ja? Glaub doch einfach, dass du neu geschaffen bist, ja? Weißt du, das ist die geniale Botschaft, ja? Wir sind neu geschaffen aus Gott, Ja? Zu oft passiert es halt, dass wir uns noch mit irgendwas Altem vergleichen, aus unserem Leben, oder wir vergleichen uns vielleicht noch zu sehr mit irgendwas, was wir in der Welt sehen, bei anderen Menschen, ja? Was aber die gefallene Natur ist, also die alte Natur. Ja? Es sind oft diese Vergleiche, die uns einfach hindern. Aber glaub einfach, dass du neu geschaffen bist. Glaub, dass du neu gemacht bist. Ja? Und neu gemacht heißt ja einfach neu gemacht. Neu gemacht heißt ja nicht einfach nur ein anderer Anstrich dran und fertig. Ja? Sondern neu gemacht ist neu gemacht. Neu gemacht heißt, alles Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ja, weißt du, er hat uns zur neuen Schöpfung gemacht. Er hat uns geschaffen aus seinem Geist. Wir sind Geist aus seinem Geist. Wir sind alles, weißt du, so wie ich es dir vorher vorgelesen habe. Gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Alles, was Jesus, als er auf dieser Erde war, hier demonstriert hat, an Machttaten, an Wundern, so sind wir in dieser Welt. All das, was er demonstriert hat, was er gezeigt hat, weißt du, das soll uns einfach nur Beispiel sein, was wir tun können. Ja? Und darüber hinaus sagt er ja selber noch, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Ja? Weißt du, ja, es ist einfach, hör einfach, ja, oder tu das einfach weg, alles, was dich irgendwie limitiert, alles, was dich irgendwo hemmt, alles, was dich irgendwie zurückhalten lässt, weißt du, tu das einfach weg, und nutz wirklich jede Gelegenheit, sei einfach aktiv, weißt du, nutz jede Gelegenheit, lass dir, vielleicht machst du es morgens, dass du einfach Gemeinschaft mit Gott hast und einfach sagst, Herr, zeig mir einfach Dinge und gib mir Gelegenheiten, weißt du, bitte ihn drum, gib mir Gelegenheiten, wo ich das Evangelium verkünden kann, wo ich Kranken die Hände auflegen kann, ja, wo ich einfach diese gute Botschaft weitergeben kann. Gib mir diese Gelegenheiten, weißt du, und er gibt sie dir, weißt du, das lässt er sich nicht zweimal sagen, ja, sondern er gibt sie dir. Und du ergreifst sie auch, ja, weil wer von euch hat auch schon festgestellt, hinterher, das wäre jetzt wieder eine Gelegenheit gewesen und ich habe sie nicht genutzt. Ja. Ich glaube, das kennt jeder. Aber wir ergreifen sie, weißt du. Wir sind mutig und wir sind kühn, weil wir wissen, dass wir geliebt sind. Ja? Amen. Amen. Okay, ich habe mir gestern so Gedanken gemacht, was ich heute euch mitteilen darf und irgendwie ist mir das Wort hören gekommen, also habe ich meine Bibel-App ausgepackt und da gibt es oben die Möglichkeit in der Suchleiste so Schlagwörter einzugeben, dann kommt dann wirklich alles Mögliche raus, unter anderem auch einfach Bibelstellen, die einfach die App halt eben rausfiltrieren kann. Und was mir dann ganz zu Beginn sofort aufgefallen ist, dass eine Aussage in unterschiedlichen Bibelstellen öfter gekommen ist und wirklich untereinander dann auch war. Und zwar Matthäus 11, 15, 13, 9, Markus 4, 9, 4, 23 und 7, 16. Und in diesen Stellen stand, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das war ganz, ganz oben. Ich habe das auch mit unterschiedlichen Übersetzungen verglichen, ob das vielleicht so Zufall war, dass es in der Übersetzung einfach mal ganz oben rausgekommen ist, aber meine App hat mir das mehrmals durchgegeben. Dann dachte ich so, okay, das habe ich jetzt gehört. Okay, dann bin ich ein bisschen runtergescrollt und dann kam die Stelle Johannes 10, 27. Ich habe sie mir durchgelesen und dann hat es bei mir so eine Kindheitserinnerung geweckt, weil ich bin mit Daniel Karlau Musik aufgewachsen. Keine Ahnung, ob sie jemand von euch kennt. Und da gibt es einen Song, der heißt Meine Schafe. Und im Grunde genommen geht es eigentlich um Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. So, okay. Und dann ist mir auch dann sofort eine ganz andere Story in den Kopf gekommen. Und zwar bin ich auch mit Heidi aufgewachsen, mit der Kindersendung. Und da gibt es auch dann Peter, der immer morgens früh alle Ziegen aus dem Dorf zusammengetrommelt hat und damit auf die Alm gegangen ist. Und der Großvater von der Heidi hat ja eigentlich quasi auf der Alm gewohnt. Und immer wenn er kurz vor dieser Hütte war, hat der Peter entweder gepfiffen oder einfach nach den Ziegen gerufen. Ich glaube, das war Schwerli und Bärli. Und die sind dann einfach, ich glaube, also, ich bin mir, ja, kannst du mal bestätigen? Okay, genau, und die sind dann einfach aus diesem Stall rausmarschiert, haben sich zu der Herde gesellt und sind einfach diesem Peter noch weiter auf die Alm gefolgt. Und am Ende sind sie auch zurückgekommen, etc., etc. Genau, und im Grunde genommen, ganz einfach ausgedrückt, ist es das, was der Herr von uns will, dass wir ihm hören und folgen. So wie die Ziegen dem Peter einfach, ohne groß drüber nachzudenken, gefolgt sind, weil sie einfach seine Stimme kannten, sein Pfeifen, sein, ja, einfach wie er die Namen ruft, Schwerli und Bärli, die wussten das einfach, er ist das und konnten auch blind vertrauen. Also sind überall hingefolgt, er war oder ist ihr Hirte, na, er war jetzt nicht mehr, aber ja, er war ihr Hirte. Und wenn man die Bibel so ganz genau anschaut, die Bibel liefert uns ganz, ganz viele Antworten zu unseren Fragen, zu unseren Problemen, zu Alltagssituationen, wirklich viele, viele Fragen. Und wir müssen eigentlich nur diese hören. Also lesen ist für mich jetzt eine andere Art und Weise, etwas zu hören, weil entweder hören wir es unsere Gedanken oder wir sprechen es laut aus. Wir müssen aber diese befolgen. Und wenn wirklich jeder dies machen würde, vorher erstmal die Bibel aufschlagen würde und auch wirklich hören, was der Herr einem sagen würde oder was der Herr einem sagt, dann würden, ich glaube, viele Probleme, die wir auf dieser Welt haben, so nicht geben oder in einer ganz abgeschwächten Form oder vielleicht gar nicht sogar existieren, wenn jeder bloß hören und folgen würde. Und das ist auch, das mit dem Hören ist aber nicht so ganz einfach. Und zwar, jeder von euch hat eine Schule besucht und da gibt es da diese Stunden, da wo es super laut ist. Also entweder, man kann sich nicht konzentrieren, es ist super laut, warum auch immer. Also der, ja, Lautstärkepegel ist viel zu hoch, um überhaupt irgendetwas zu verstehen, was der Lehrer einem vor einem, ja, versucht wiederzugeben. ich meine, wenn man in der ersten Reihe ist, kann man noch etwas hören. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist dann oder Glück in Unglück, keine Ahnung, je nachdem. Und so ist es auch in unserem Leben. Manchmal ist es einfach viel zu laut. Unser Alltag ist einfach zu laut. Wir haben die Arbeit, wir haben Familie, wir haben vielleicht noch andere Verpflichtungen, denen wir nachgehen, Freiwilligenarbeit, irgendwelche Vereine, wo wir aushelfen, etc., etc. Und es ist einfach viel zu laut. Und kein Schüler würde den Lehrer vorne hören, außer wie gesagt erster Reihe, aber in der letzten Reihe keiner. Es ist nicht unmöglich, es ist machbar, aber so ist es auch in unserem Leben, finde ich. Wenn es wirklich so außer uns herum so wirklich laut ist, wir können ihn nicht hören oder eben nur sehr schwer und müssen uns richtig anstrengen. Deswegen ist es wichtig, sich auch diese Zeit zu nehmen, um ihm einfach zuzuhören, weil er liebt es, mit uns zu kommunizieren, mit uns oder auch zu uns sprechen und das auf eine ganz kreative Art und Weise. Ich kenne keinen, der nicht nur auf die menschliche Art und Weise mit uns kommuniziert, er spricht auch mit uns durch Bilder, durch Visionen, durch Träume, durch die Bibel oder auch durch andere Menschen. Also ich kenne keinen, der so kommuniziert, also wirklich keinen, ich kenne nichts Vergleichbares, der so kreativ auch mit uns kommuniziert und so bunt und so vielfältig und auch für jeden individualisiert. Also was gerade man eben braucht. Und auf diese Art und Weise spricht er auch mit uns. Und wir müssen wirklich zuhören. Es gibt aber auch Menschen, die hören ihn klar und deutlich, folgen dem, was er aber sagt, nicht oder gehorchen ihm nicht. Und da gibt es auch ein echt gutes Beispiel in der Bibel. Das ist der Saul, der erste König von den Israeliten. Seine ganze Regierungszeit handelt eigentlich darum, irgendwelche Schlachten zu führen, irgendwelche Kriege und also ja, im Grunde genommen hat er immer nur das Gleiche gemacht und, da war mal wieder so eine Schlacht vor der Tür und er hat auch das Wort bekommen, dass er wirklich alles vernichten soll. Tier, Mensch, wirklich alles. Also sollte alles ausgerottet werden. Was er nicht gemacht hat, er hat unter anderem den König von den expliziten Iter hat eben am Leben gelassen und die guten Tiere. Die schlechten, ja, die hat er, ja, hat er vernichtet, aber die guten Tiere wollte er für den Schlachtopfer für sich behalten. Auf jeden Fall ist dann Samuel zu Besuch vorbeigekommen und hat halt eben all diese Tiere gehört. Hat dann gemeint, du Saul, ich höre da doch was. Na? Und wenn man diese Geschichte liest, dann das ist dann dieser Wendepunkt, wo man weiß, oh oh, Saul, das war jetzt mal wieder nicht so toll. Oder auch, ja, also wir kennen die Geschichte, aber wenn man das angenommen auch als reine Geschichte sieht, wie in so einem Buch, in so einem Roman, das ist wirklich dieser Wendepunkt, wo man als Leser merkt, okay, er hat wirklich verkackt. Also es war ganz so alltagsmäßig gesagt, er hat wirklich, das war es jetzt für ihn und so war es auch am Ende auch. Der Saul hat zwar diese Schlacht gewonnen, er hat auch Siegesdenkmäler für sich aufgebaut, also ja, war richtig stolz auf sich selbst, hat am Ende aber nichts gebracht, denn der Herr wollte nicht, dass der Herr wollte, dass er hört und ihm folgt und er wollte kein Barbecue mit all diesen Tieren, dieses Schlachtopferritual, das wollte er alles gar nicht. Und dann, warum hat Saul nicht auf ihn gehört? Und ich glaube, in diesem Fall war das sein Stolz, den einfach gehindert hat, ihm zu gehorchen. Ich meine, er hat Siegesdenkmäler für sich gebaut, also am Ende wurde er ganz dekadent. Und das ist einfach dieser Stolz, und das ist auch bei uns heute noch so, dieser Stolz, unser Stolz hindert uns daran, das zu tun, was eigentlich richtig wäre. Und es ist auch, wo man sich auch, wie Tobias vorhin gemeint hat, wo man sich denkt, oh, die Chance hätte ich nutzen sollen. Und das ist am Ende wirklich unser Stolz. Bin ich der Meinung, wo wir wirklich sagen, wir wissen es doch besser oder der Weg ist doch viel einfacher, wenn ich das so mache. Oder es passt mir gerade gar nicht rein, ich muss noch dies und das erledigen. Oder ich weiß es sowieso besser. Und unser Stolz, der hindert uns einfach wirklich daran, dem Gehörten zu folgen. Und das ist auch das, was ich heute, glaube ich, auch euch wieder oder euch mitgeben will, ist einfach, Gott freut sich über Hörende, deswegen lasst uns hören und noch wirklich folgen. Denn in Johannes 13,7 steht auch, wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also es wissen, es zu tun, das ist wirklich sind zwei Komponenten, die man wirklich auch verbinden sollte. Also hören, okay, aber dem auch wirklich tun, dem folgen, dem gehorchen. Das ist das, was dem Herrn auch wirklich, wirklich erfreut. Ja, Dankeschön. Ja, wow, jetzt ist Mucksmäuschen still. Also ich sehe, ihr hört gut zu. Das ist gut. Und weißt du, wir haben ein liebendes Herz bekommen. Du hast ein neues Herz bekommen. Du hast nicht mehr dieses harte Herz, sondern als du Ja gesagt hast zu Jesus, hast du dieses weiche Herz bekommen. Und dieses weiche Herz streckt sich aus nach Jesus. Es streckt sich aus nach der Liebe. Dieses Herz will gehorchen. Dieses Herz will hören. Du hast ein williges Herz, weil du aus Liebe geboren bist. Und deswegen sehnt sich dein Herz, weißt du, du hast ja das Herz Gottes, ja? Und dein Herz sehnt sich danach, den Willen des Herrn zu tun. Deine Speise ist es. Deine Erfüllung ist es, seinen Willen zu tun, ihn zu hören, zu lieben, zu geben, anderen gut zu tun. Du bist geliebt und aus dieser Liebe heraus kannst du fließen. Du kannst geben. Du kannst heilen. Und du kannst hören, was Gott sagt. Seid stille, hört, denn ich bin Gott. Gott will, dass es still ist. Still ist in deinem Verstand. Er wünscht sich das für dich. Und er hat auch alles schon vollbracht, damit es da oben ruhig sein kann. Damit du ihn hören kannst. Damit du ihn klar hören kannst. Weißt du, Gott ist für dich. Er liebt dich so unendlich. Jesus liebt dich unendlich. Der Heilige Geist liebt dich. Wer kann gegen dich sein? Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Niemand, niemand kann gegen dich sein. Niemand. Ist das nicht gut? Lieben und geliebt zu werden. Und in dieser Liebe dürfen wir leben, dürfen wir gehen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Weißt du, wir blühen auf in dem Bewusstsein, geliebt zu sein, geliebt zu werden, angenommen zu sein, so wie wir sind. Ist das nicht genial? Du bist angenommen, genau so wie du jetzt bist in diesem Moment. Gott kennt deine Schwächen, er kennt deine Stärken und er liebt dich. Manchmal sind wir viel zu kritisch selber mit uns. Und vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen, der sucht, was stimmt jetzt nicht mit mir? Wo muss ich mich denn noch verändern? Aber ich sage dir, das bringt dich alles nicht weiter, sondern die Liebe bringt dich weiter. Der Liebe zu glauben, der Liebe zu vertrauen. Und was ich spüre, auch so eine Entschiedenheit, ja, sich nicht mehr von diesem Weg der Liebe abbringen zu lassen, sich nicht mehr rausbringen zu lassen, sich nicht mehr durch Zweifel beirren zu lassen, sondern einfach entschieden zu sein, der Liebe zu glauben. Er hat uns zuerst geliebt und es zu glauben, zu glauben, zu glauben, zu vertrauen, entschieden zu sein, das volle Erlösungswerk Jesu in Anspruch zu nehmen, nicht nur einen Teil. Er hat uns ein volles Evangelium gegeben. Die gute Nachricht ist voll von guten News. Die gute Nachricht ist voll davon, dass es vollbracht ist, dass alles vollbracht ist. Und wir nehmen alles. Wir sind entschieden der Liebe zu glauben, entschieden der Liebe zu folgen, entschieden festzustehen, egal auch wenn es mal stürmt und braust, wir sind entschieden unserem Herrn zu folgen und seiner Liebe zu glauben und seiner Liebe zu vertrauen. Wir gehören nicht, wir sind nicht dieses Schiff, das hin und her getrieben ist vom Wind, weil Zweifel kommen, sondern du stehst, weißt du, du stehst, du hast dein Haus nicht auf Sand gebaut, sondern du hast dein Haus auf den Felsen gebaut, auf den Felsen Jesus Christus. Und es gibt keinen sichereren Felsen, keinen sichereren Hafen wie ihn. Ja, wir lieben und wir glauben der Liebe. Du bist ein Glaubender. Und du darfst dich hineinfallen lassen in diese Liebe. Ja, wag es, dieser Liebe zu glauben. Es gibt ein Lied, das ist mir vorher eingefallen, wo der Tobias gepredigt hat, nur die Liebe lässt uns leben, das ist ein Schlager. Nur die Liebe lässt uns leben, erleben Tage voller Sonnenschein. Aber weißt du, das ist so ein Schlager, ja? Und bei dieser menschlichen Liebe, da gibt es Tage voller Sonnenschein und dann gibt es aber auch, ja, wenn sich dann zwei verstreiten und so, dann lässt ihn die Liebe nicht mehr leben, weil dann eben kein Sonnenschein mehr ist. Aber bei uns, diese Liebe lässt uns wirklich leben, weil es die wahre Liebe ist, weil es die echte Liebe ist, weil es die Agabeliebe ist, die ewig ist, die unveränderlich ist. Da gibt es kein, also heute gefällt mir mein Sohn aber gar nicht. Heute hat er einmal gelogen. Und am nächsten Tag, ach, heute hat mein Sohn alles richtig gemacht. Das gibt's bei Gott nicht. Sondern er liebt dich. Er liebt dich, auch wenn du mal kurz daneben trittst. Und du bist ja ein reifer Christ. Du weißt, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du das Ziel verfehlt hast. Und auch hier glaubst du der Liebe. Glaubst du, dass sein Wort wahr ist, dass wenn du umkehrst, deine Sünde bereust, vor ihm bekennst, dass er dann alles dir vergibt? Weißt du, es ist Zeit, dass wir dieser Liebe noch mehr vertrauen, dass wir wirklich entschieden sind. Ich spüre so eine Entschiedenheit heute Abend. Entschiedenheit. Sag mal einfach, ich bin entschieden, der Liebe zu glauben. Ich bin entschieden, festzustehen in Gottes Liebe. Und ich lasse mich nicht mehr rausbringen von irgendwelchen Zweifeln oder irgendeinem Blödsinn. Ich stehe fest in Gottes Liebe, in Gottes Liebe. Amen. Ja, Amen, Amen, du stehst fest. Ja, seine Liebe ist einfach so wunderbar. Also es ist das, ja, die beste Salbe, die wir uns übercremen können. Ja, wenn wir uns da drin baden in seiner Liebe, dann erkennen wir unseren Wert. Genau. Und es ist einfach wichtig, ihm das zu glauben, dass er uns liebt. Es ist einfach wichtig, ihm zu vertrauen. Ja, das fällt uns manchmal gar nicht so schwer, gar nicht so leicht, ja. Es heißt im Jeremia 17, Vers 7, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Ja, manchmal ist es so, dass wir so ein paar Bibelwörter überlesen, ja. Wir lesen dann Vertrauen, aber da steht jetzt davor, dass wir ihm vollkommen vertrauen sollen, ja. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, wir sollen ihm ganz vertrauen, ja. Und ja, manchmal laufen wir halt los und sagen, ja Gott, wir vertrauen dir. Ja, ich vertraue dir Schritt auf Schritt. Und dann kommt aber auf einmal irgendeine Situation. Und dann gehen wir schon wieder zurück, ja. Dann ziehen wir schon wieder, gehen wir schon wieder in Rückzug, ja. Dann bleiben wir nicht drauf, dann bleiben wir nicht dran, ja, und vertrauen Gott auf einmal doch nicht mehr so, ja. Und Gott möchte aber, dass wir ihm vollkommen vertrauen, dass wir einfach mit ihm in unserem Alltag unterwegs sind, ja. Hier in der Gemeinde ist es manchmal sehr einfach, ja. Ja, da spürt man so die Gegenwart Gottes, da vergisst man, was zu Hause war, ja. Dass die vier Kinder zu Hause sind und die Berge an Wäsche, ja, ist alles dann ausgeblendet, ja. Aber im Alltag, genau da bewährt sich's doch, was wir hier hören, dass wir ihm vertrauen sollen, ja, dass wir hören, ja, was er uns zu sagen hat. Und er spricht manchmal ganz viel, ja. Aber manchmal ist unser Fokus mehr auf das gerichtet, was Gott nicht tut, statt auf das, was er tut, ja. Und irgendwann habe ich das begriffen, ja, mal mehr dahin zu schauen, was Gott tut. Und ich bin manchmal echt fasziniert, ja, was er gut tut. Auch am Wochenende, ich hatte Kameradienst und ich hatte dann immer so zur Kamera reingegriffen und habe gedacht, wow, ich greife da in was ganz anderes gerade rein. Das ist ja wie die Herrlichkeit Gottes, die war so spürbar. Ich spürte auf einmal, wie ich da in was reingriff. Ja, nicht nur so, da ist doch nichts, ja, da ist doch nichts, sondern doch, da ist was, da ist tatsächlich was, ja. Und das müssen wir Gott einfach glauben, dass er was für uns hat, ja. Dass er eine Lösung für uns, für unser Problem hat, ja. Dass er einen Weg hat, wo es nicht mehr weitergeht, ja. Das hatte ich gerade auch erlebt. Mein Sohn, der war auf der Suche nach einer Arbeitsstelle, hat ganz viele Bewerbungen geschrieben, hatte auch Vorstellungsgespräche, aber alles hat sich immer im Sande verlaufen, ja. Und dann kam der 1. August, ist so ein erster Stichtag, wo die Ausbildung beginnen könnte. Der August war vorbei, immer noch nichts. Es kam der September. Aber jetzt, Herr, aber jetzt. Der September ging vorbei. Dann kam der Oktober. Naja, jetzt kann nichts mehr kommen. Die Schulen haben ja schon angefangen, was soll jetzt noch kommen? Und ich hatte aber den Eindruck, mich mit meinem Sohn nochmal zusammenzusetzen und dass sie jetzt nochmal reingehen ins Gebet und weiter erwarten. Ja, jetzt nicht aufgeben, sondern weiter erwarten. Ja, und wir haben uns nochmal eins gemacht. Und ich hatte irgendwie so das gebetet, dass Gott es passgenau macht für ihn. Und genau so war es. Er hat es passgenau gemacht. Ich bin begeistert und fasziniert. Wie genau? Es hat sich eine Stelle aufgetan, die es vorher nicht gab. Das hat sich erst im Laufe von August, September bis Oktober bewirkt. Genau, dass die Stelle geschaffen wurde, denn der Ausbildungsplatz für ihn. Und zwar passgenau für ihn. Er hat jetzt alle Möglichkeiten herauszufinden, ob er das machen möchte oder doch nicht. Ob er das jetzt ein Jahr macht und dann was anderes entdeckt. Weil er hat gesagt, eigentlich, was ich eigentlich möchte, Mama, ist, ich möchte eigentlich einen Beruf machen, wo ich Gott dienen kann. Ich möchte einen Beruf für Gott machen. Aber was? Und jetzt hat er die Möglichkeit, es herauszufinden. Und Gott wird es ihm zeigen. Das glauben wir einfach. Genau. Ja, wir vertrauen ihm einfach vollkommen. Auch wenn die Menschen um dich herum hin und her hechten. Auch das habe ich jetzt erst erlebt. Wir waren auf Kreta. Und auf dem Flughafen, der ist nicht so arg groß. Und da kann es dann sein, dass die Leute vom einen Gate zum anderen hechten müssen. Und dann sind sie alle da. Dann heißt es, nee, es geht doch da drüben los. Also geht alles wieder zurück. Und ich hatte zwei Plätze gesehen, habe gedacht, wir setzen uns jetzt mal dahin. Und wir warten einfach ab. Wir hechten da nicht mit hin und her. Und es war echt ein Schauspiel. Ja? Da ging die eine so rum und die andere so rum, hin und her. Und es waren ganz viele Menschen da. Und wir saßen da und haben gewartet. Und ich habe einfach Gott vertraut, wir kommen mit. Und wenn er uns extra aufrufen muss, egal, wir kommen mit. Und die Menschenmasse wurde immer weniger. Ja? Und auf einmal kam unser Aufruf. So, die letzten Passagiere von dieser Maschine können jetzt kommen. Nicht? Das sind wir. Wir kommen jetzt auch. Ja, wir mussten dieses Chaos nicht mitmachen. Das müssen wir auch in unserem Alltag nicht. Da müssen wir nicht hechten, ja, dass wir irgendwo ankommen oder irgendwo hin. Wir können einfach Gott vertrauen. Ja? Und das ist einfach dieses Vollkommene, dieses Ganze. Und nicht ein Stückle und dann nehme, sondern nee, weiter. Ich habe von einem Atheist gelernt, auf Skorpione zu treten. Und zwar von meinem Bruder. Wir waren vor 2 Jahren zusammen in Kroatien im Urlaub. Und er hatte dann erzählt, sie haben ständig Skorpione in ihrer Wohnung. 3 bis 4 jeden Tag. Und ich, wir haben keine. Bei uns kommen sie nicht rein. Ja? Und er hat gesagt, ja, was machst du dann? Und er hat gesagt, ich tapp drauf. Weil ich habe nur eine Möglichkeit. Entweder meine Frauen hauen ab oder ich tapp auf diese Viecher drauf. Ja? Wir dürfen dem Feind keinen Raum lassen. Wir können drauftappen, ja? Vielleicht musst du das mal mit dem Problem, das der Feind an dich heranträgt, machen. Einfach mal drauftappen und sagen, Schluss jetzt, Ende jetzt. Ich mache nicht mehr mit, ja? Ich lasse mich nicht mehr ablenken, hat die Astrid gerade vorher gesagt, ja? Sondern wir tappen da drauf und gehen weiter und vertrauen weiter, dass Gott den besten Weg für uns hat. Nicht irgendeinen, sondern den passgenauen Weg, ja? Und so sei einfach jetzt gesegnet und nimm das, was Gott dir sagen möchte. Jetzt in deiner Situation, genau, vertrau auf ihn. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Haben wir den ganzen Abend schon gehört. Sag mal, Gott ist gut und seine Gnade ist ewig. Halleluja. Und was wir heute auch schon ein paar Mal gehört haben, ich möchte es trotzdem nochmal vorlesen, und zwar in 1. Johannes 4. Da heißt es im Vers 16, da schreibt Johannes, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt. Amen. Es ist wichtig, diese Liebe dieser Liebe zu glauben. Die Liebe, die Gott mit uns hat. Das heißt hier, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Halleluja, es ist so wichtig, weil wir hören das immer wieder, ist ja klar, weil die Botschaft vom Kreuz ist eine Botschaft der Liebe. Die frohe Botschaft, Jesus, wie es in dem Vers selber heißt, Gott ist Liebe. Ja, also wenn wir über Gott reden, wenn wir Predigten hören, wenn wir die frohe Botschaft hören, dann hören wir von der Liebe Gottes. Und hier ist es so wichtig, dass man das sieht, wie er hier sagt, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt. Weil diese Botschaft der Liebe, ich habe es mal von jemandem so gehört, und zwar heißt es ja in Römer 8, dass das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und dieses griechische Wort für Evangelium, also ich habe es nicht selber nachgeguckt, ich glaube jetzt der Person einfach, ist eigentlich so zu übersetzen, die gute Botschaft oder die zu gut, um wahr zu sein Botschaft. Am Ende das Evangelium, weil das ist kein geläufiger Begriff gewesen, das Evangelium. Also wenn dir jemand sagt, keine Ahnung, der hat jetzt eine Lohnerhöhung bekommen, ist er nicht zu jemandem gekommen und, hey, ich habe ein Evangelium, ich habe eine Lohnerhöhung oder sowas. Nein, das Evangelium ist das Wort Gottes. Amen. Das Evangelium ist die gute Botschaft vom Kreuz, die frohe Botschaft von der Liebe Gottes. Das ist das Evangelium, da ist die Power drin, dass Gott uns liebt, dass er alles für uns gegeben hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und deshalb kannst du es eigentlich, oder sollte man es so übersetzen, es ist die Botschaft, die zu gut ist, um eigentlich wahr zu sein. Und das ist, was wir haben im Evangelium. Das ist, was wir haben durch Jesus Christus. Wir haben etwas von ihm empfangen, das eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein. Aber preis dem Herrn, es ist wahr. Halleluja. Es wird auch wahr in deinem Leben, sobald du erkennst und dieser Liebe glaubst. Amen. Weil ohne diesen Glauben hat man einfach nichts von dieser Botschaft. Aber das Evangelium ist die gute Botschaft. Es ist die Botschaft der Liebe Gottes. Und wenn du es erkennst und dieser Liebe glaubst, Halleluja, dann wirst du selig, dann wirst du es haben, Amen, dann wirst du diese Liebe erfahren in deinem Leben, Halleluja, weil Gott ist so gut, er hat uns alles gegeben. Und ich möchte noch was lesen, und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, und ist eine eigentlich echt interessante Sache, weil da heißt es ab Vers 63, da sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Gott hat immer etwas Gutes für dich. Gott hat immer Leben für dich. Er ist der Autor des Lebens. Er ist der Erfinder des Lebens. Wir haben vorher schon gehört, wie es im Psalm 139 heißt und sowas. Wie er dich geformt hat, wie er dir Leben gegeben hat. Und in anderen Stellen lesen wir, was er für gute Pläne für dich hat. Was er für gute Gedanken über uns hat. Halleluja. Gedanken der Zukunft und der Hoffnung des Lebens, des Erfolgs. Und hier sagt er, die Worte, die ich zu euch rede, die Worte, die Botschaft, das Evangelium, was ich zu euch rede, heißt es, sie sind Geist und sie sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Amen, haben wir vorher schon gesehen. Es ist wichtig, dieser Liebe zu glauben. Weil du kannst voll vorbeischießen, wenn du das hörst und es einfach für dich immer noch zu gut, um wahr zu sein bleibt. Aber es ist nicht zu gut, um wahr zu sein. Es ist, als wäre es zu gut, um wahr zu sein. Aber es ist wahr. Halleluja. Es ist wahr und Realität. Und dann heißt es, aber es sind etliche unter euch, sagt Jesus, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer sie waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und dann untersprach, darum habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Was ist denn das? Es heißt im Wort, dass es Gottes Wille ist, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es heißt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht. Da ist kein einziger Mensch ausgeschlossen. Das heißt, dass der Vater, er hat es ja für alle Menschen vorbereitet. Er hat es für alle vorbereitet. Und Jesus sagt hier, darum habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Und die Jünger, die um ihn waren, die waren nicht in der Lage zu glauben, dass der Vater sie eigentlich dahin gezogen hat. Oder nicht? Oder warum verlassen die ihn hier? Und dann heißt es, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das ist voll traurig. Die konnten nicht glauben, dass Gott sie gezogen hat zu Jesus. Sie konnten nicht glauben, dass das wirklich für sie jetzt da ist, dass diese Liebe auch für sie da ist. Amen. Und dann heißt es, aus so einem Anlass sind sie gegangen. Aus so einem Anlass, weil sie, jemand sagt hier, es ist Johannes 6, Vers 66. Suspicious. Nein, war nur ein Spaß. Auf jeden Fall, aus diesem Anlass zogen sich viele Jünger zurück und dann sagt Jesus, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, Halleluja. Du hast wirklich Worte ewigen Lebens. Wir haben erkannt die Liebe, die du für uns hast. Und wir glauben dir, wir glauben, dass du uns ewiges Leben geben möchtest. Wir glauben dir, dass du uns freisetzt von Sünden. Wir glauben dir, dass du uns freisetzt von Krankheit und von Fluch und Armut und alles. Wir glauben dieser guten Botschaft, Halleluja. Bist du so einer, der glaubt, dass er es für dich getan hat? Halleluja. Wo sind die Gläubigen? Wir sind Gläubige und wir glauben, dass er uns liebt und dass er es für uns vollbracht hat. Egal, was gegen uns kommt. Egal, vielleicht bist du in irgendeiner Situation, wie wir es vorher auch hatten, mit den Bergen und sowas. Aber ich sag dir, selbst in jedem Umstand, Jesus liebt dich. Halleluja. Jemand hat es vorher auch schon gesagt. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat uns zuerst geliebt. Ist das nicht heftig? Es ist so heftig. Er hat uns zuerst geliebt. Früher hatte ich immer das Bild, Gott liebt die Menschen und so. Aber sobald du dann bei Gott bist, sobald du dich bekehrt hast oder so, da musst du Kreuz aber anziehen. Da jetzt geht's runter oder so. Nein, er hat dich zuerst geliebt und diese Liebe hat nie aufgehört. Sie hat, wenn dann, zugenommen. Wobei es aber immer konstant bleibt. Halleluja, weil Gott ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er liebt dich jeden Tag. Er liebt dich und hat immer noch gute Gedanken für dich. Halleluja. Da, wo du jetzt bist, heißt nicht, dass das dein Ende ist. Es heißt nicht, dass du so aufhören musst oder dass das dein Ende ist. Halleluja. Sondern da ist etwas, wenn du seiner Liebe glaubst, wenn du ihm glaubst, dann kannst du vorwärts gehen, dann kannst du rauskommen aus dem, dann werden die Berge zunichte gemacht. Halleluja. Weil das alles ist in der Liebe Gottes drin. Das ist alles in diesem vollbrachten Werk drin. Halleluja. Halleluja. Ich erinnere mich so dran, als Pastor Georg im alten Gebäude noch mal gepredigt hat über dieses Es ist vollbracht. Und es war lebensverändernd für mich. Ich war gerade da. Ich war da, glaube ich, allein da und so in der letzten Reihe. Das war noch, wo wir ganz, ganz frisch bei Glory Life waren, glaube ich. Und ich hatte eben einen Berg von Schulden und zwar finanzielle Probleme und sowas und bin dahin und Pastor Georg predigt, dass jeder Berg oder was auch immer, es ist bereits vollbracht im Erlösungswerk und ich sitze da und höre mir die ganze Predigt an und schalte die ganze Zeit ein auf und denke, wie macht denn das Sinn? Ich habe doch jetzt diese Schulden, ich habe doch jetzt diese Probleme oder was auch immer. Aber er hat gesagt, es ist vollbracht. Betrachte es, als wäre es vollbracht. Sieh es, als wäre es vollbracht. Halleluja. Und das ist so wichtig. Und wie gesagt, da musste ich irgendwann den Verstand ausschalten und sagen, ja, meine Güte, es ist vollbracht für mich. Halleluja. Und so ist es auch. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es weiterging, aber offensichtlich gut. Halleluja. Offensichtlich hat es mich verlassen. Offensichtlich ist dieser Berg zur Ebene geworden. Halleluja. Und ich konnte vorwärts gehen, sonst wäre ich nicht hier schuldenfrei. Halleluja. Und Gott macht das Gleiche auch für dich. Was auch immer deine Situation ist, er hat gute Gedanken für dich. Er hat einen Ausweg für dich. Halleluja. Es heißt sogar, dass mit jeder Versuchung oder was auch immer gegen dich kommt, hat Gott bereits den Ausweg für dich. Halleluja. Er hat es schon mit eingeplant. Er weiß ganz genau schon, wie du da rauskommst. Er hat es vorbereitet. Es heißt, dass wir in vorbereiteten Werken wandeln werden. Dass wir in vorbereitete Werke leben. Halleluja. Halleluja. Für jeden Umstand, für jedes Problem hat er ein Werk vorbereitet für dich, wie du wieder rauskommst. Halleluja. Und all diese Werke, all diese Sachen sind inbegriffen im vollbrachten Erlösungswerk von Jesus Christus. Halleluja. Es ist alles darin vollbracht. Gott ist so gut. Und dieses Ausmaß des Kreuzes, dieses Ausmaß des Evangeliums, kannst du nur stückweise bekommen. Das ist so heftig. Halleluja. Gott ist so gut. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, festzuhalten und dieser Liebe zu glauben. Zu glauben, dass er Worte des Lebens für dich hat, dass er gute Gedanken für dich hat. Halleluja. Und dass er liebt, dass er dich liebt und dass er noch nie aufgehört hat, dich zu lieben und dich immer weiter liebt. Halleluja. Gott liebt dich. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Weißt du was? Das ist der Grundstein jeder guten Theologie. Gott ist gut. Gott ist gut ist der Grundstein jeder guten Theologie. Es gibt gute Theologie und schlechte Theologie. Schlechte Theologie ist zum Beispiel, ja, Gott hat manchmal gute Pläne für die Menschen, manchmal schlechte Pläne für die Menschen. Man weiß nie so genau, wie es kommt, so kommt's. Mal gut, mal schlecht, wie auch immer. Gute Theologie ist immer das, was das Wort Gottes sagt. Amen. Jesus hat Gott vollkommen offenbart. Wie von euch sind einverstanden, dass Jesus derjenige ist, der Gott, den Vater, vollkommen offenbart hat? Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Richtig? Kannst du Jesus an irgendeiner Stelle in den Evangelien während seines Dienstes sehen, wo er irgendetwas getan hätte, was für die Menschen offensichtlich schlecht gewesen wäre? Also zum Beispiel, dass er rumgegangen wäre und gesagt hätte, okay, du bist noch nicht so brav, Ulla, du musst noch ein bisschen braver werden. Und deswegen habe ich dir, damit du was lernst, habe ich da so eine Krankheit für dich vorbereitet, einfach durch die du einfach noch heiliger wirst. Kannst du das bei Jesus sehen, irgend so ein Verhalten? Oder kannst du sehen, dass er gesagt hat zum einen, oh ja, du bist der, was weiß ich, du bist der Vetter von meinem Schwibschwager, bei dir treibe ich jetzt den Geist aus, der dich so gequält hat, aber der da von diesem anderen Ort da oder von diesem anderen Dorf da, von denen, die wir nicht so mögen, von den Samaritern oder wem auch immer, für dich habe ich noch einen extra Dämon, damit du zur Besinnung kommst. Ja, ihr lacht, aber das Verrückte ist, dass viele Menschen solche schizophrenen Vorstellungen von Gott haben. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, Apostelgeschichte 10, 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Amen. Das heißt, Jesus hat nur gute Dinge getan. Und weißt du, Jesus, die Person von Jesus, ist die perfekte Theologie darüber, wie Gott ist. Und Jesus war immer nur gut. Er hat Menschen befreit, er hat Menschen das Joch von Schuld, von Verdammnis weggenommen. Er hat die Frau, die gesündigt hatte und gesteinigt werden sollte, hat er vor der Steinigung bewahrt. Er hat den Menschen gute Nachricht gebracht. Er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Nachricht zu verkünden. Was ist denn eine gute Nachricht für einen Armen? Dass Armut ein Segen von Gott ist? Ist das eine gute Nachricht? Geh nach Afrika und sag den Leuten alle, hey, ihr seid so gesegnet, ihr seid so arm, ihr habt kein Geld, ihr seid so gesegnet. Das ist ein totaler Segen, bewahrt euch unbedingt diesen Segen, werdet nie so reich wie Leute im Westen oder so. Meinst du, die sagen, das ist eine gute Nachricht? Nein, den Armen gute Nachricht heißt, ihnen sagen, hey, es wird besser mit euch. Amen. Schuldenfreiheit ist der Plan Gottes. Amen. Nicht, ja, okay, für dich habe ich noch ein paar mehr Schulden, weil dadurch bleibst du schön demütig. Amen. Nein, Gott ist gut. Sag mal, Gott ist gut. Weißt du, Jesus ist der perfekte Ausdruck Gottes und Jesus hat nur Gutes getan und er hat nur gute Dinge gesagt für die Menschen. Er hat Dinge getan und gesagt, die Menschen aufgerichtet haben, die sie gestärkt haben, jedenfalls jeden, der guten Willens war. In Jesu Namen wurden die Menschen geheilt. In Jesu Namen in der Apostelgeschichte sind die Apostel rumgegangen, sind sie rumgegangen und haben den Leuten gesagt, hey, wir kommen und wir predigen Gericht. Wir als erstes Zeichen, dass wir in diesen Ort kommen, fallen erstmal all die Häuser zusammen. Zusammen hier kommt erstmal ein großes Erdbeben, weil jetzt sind wir in diese Stadt gekommen. Nein, sie haben gesagt, hey, wo sind eure Kranken? Wo sind eure Gebundenen? Wo sind eure Toten? Wir wecken sie auf, wir heilen sie, wir befreien sie. Amen. Nur gut. Sag mal, nur gut. Weißt du, es ist wichtig, unter allen Umständen, und das meine ich wörtlich, du musst eine Grundentscheidung treffen, dass du festhältst, im Glauben festhältst, unter allen Umständen, ganz egal, was ich momentan erlebe, ganz egal, was momentan im Sichtbaren in meinem Leben ist, ganz egal, wo ich momentan durchgehe, eins steht fest, Gott ist gut. Amen. Und er hat nur gute Gedanken über mich. Gott selber sagt in Jeremia 29, Vers 11, er sagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Also ich meine, wer kennt am besten deine Gedanken? Also ich meine, außer Gott natürlich, der kennt sie am allerbesten. Aber ganz sicher kennt der Tobi, seit was er jetzt gerade denkt. Ich weiß ja nicht, was er jetzt denkt. Aber was er jetzt gerade denkt, das weiß er. Ich weiß es nicht. Es sei denn, ich hätte jetzt ein Wort der Erkenntnis. Aber ansonsten weiß ich ja nicht, was er denkt, aber er kennt ja seine Gedanken. Also wenn einer Gottes Gedanken kennt, dann ja er selber. Und er sagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Was sind es denn für Gedanken? Gedanken zum Unsegen und zum Unfrieden. Nein, Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Gott kennt ja die Gedanken, die er über uns hat. Und diese Gedanken sind nur gut. Also er weiß es besser als du. Manchmal will dein Verstand es besser wissen. Wir sagen, Herr, nee, also so gut kannst du nicht sein. Wenn du das zulässt in meinem Leben, so gut, wie manche das sagen, wie die da vorne predigen, so gut bist du einfach nicht. Aber weißt du, du kannst ja die Gedanken Gottes nicht besser kennen als er selber. Er hat nur gute Gedanken über dich. Er hat nur gute Pläne für dich. Weißt du, selbst die Dinge, die du erstmal für nicht gut einschätzt in deinem Leben, die gegen dich kommen, die dich angreifen und so weiter. Er hat auch damit nur gute Dinge geplant. Er sagt, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen. Das ist noch mehr als gut. Nicht nur zum Guten, sondern zum Besten müssen sie denen dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge unter allen Umständen müssen dir nicht nur zum Guten, nicht nur zum Besseren, sondern zum Besten dienen. Hey! Schicki! Amen! Weißt du, das müssen wir festhalten. Das müssen wir glauben. Weißt du, du musst die Gedanken eliminieren, die Lügengedanken. Ich nenne es falsche Theologie, nenne es schlichtweg einfach Lügengedanken, die der Feind dir einstreuen will. Weißt du, wie viele von euch haben in ihrem Leben schon mal Dinge erlebt, wo sie im ersten Moment gesagt haben, oh, das ist aber nicht gut. Wie viele haben das schon mal erlebt? Ah, come on. Jeder von uns. Wie viele von uns haben schon mal erlebt, was der Martin gesagt hat? Wow, dieser Berg in meinem Leben ist unüberwindlich. Das ist aber nicht gut. Amen. Weißt du, und das sind die Momente der Entscheidung. Das sind die Momente der Entscheidung, was du glaubst. Ja, weißt du, du ignorierst nicht den Berg, du tust nicht so, wie wenn es nicht da wäre. Verstehst du, darum geht's nicht. Sondern du machst eine Sache fest, du haust deine Hacken ein in den Boden und du sagst, ganz egal, wie das aussieht, eins weiß ich, Gott ist gut. Und er kennt die Gedanken, die er über mich hat. Nämlich gute. Also am Ende kann es nur gut werden. Zum Besten. Dienen. Zum Besten. Gott hat das Beste für dich geplant. Sagst du, ja, aber das ist nicht das Beste in meinem Leben. Er kennt ja die Gedanken. Glaub doch, dass er sie kennt. Und wenn er sagt, dass sie gut sind, dann glaub einfach, dass sie gut sind. Und halte fest, weißt du, auch wenn du es vielleicht in dem Moment nicht siehst, wo soll da jetzt das Gute drin sein? Weißt du, vielleicht sind bestimmte Sachen absolut null gut. Und trotzdem kennt Gott die Gedanken, die er darüber hat. Und trotzdem, weißt du, Gott hat sogar Hintergedanken. Und wie sind die? Auch gut. Und er hat nur gute Gedanken. Das heißt, auch seine Hintergedanken sind gut. Das heißt, so viel wie am Ende geht es immer gut aus. Am Ende geht es gut aus. Wie auch immer Gott es macht, weißt du, Gott hat vielleicht nicht, oder du siehst vielleicht nicht den Weg, verstehst du, du kennst nicht den Weg, aber Gott lässt es am Ende immer gut ausgehen, immer zum Besten ausgehen. Das musst du festhalten. Halleluja. Und dann wirst du es erleben. Gott ist gut. Er kennt die Gedanken. Weißt du, deswegen eliminiere alle Gedanken in deinem Alltag immer wieder, weißt du, die wollen immer mal wieder kommen. Ah, ist er wirklich so gut? Oh, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Jetzt habe ich aber keinen Grund mehr, mich wirklich zu freuen im Herrn. Jetzt gibt es nichts mehr zu lachen. Also da musst du dich neu entscheiden. Moment mal. Wie sind Gottes Gedanken über mich? Gut. Amen. Wozu wird mir das dienen in meinem Leben? Zum Besten. Also die guten Sachen wie die schlechten Sachen. Die werden dir alle zum Besten dienen. Die guten übrigens auch. Halleluja. Ja, ist auch wichtig, weil manche Christen haben schon wieder Angst, sagen, oh, jetzt ist mein Gehalt zu hoch, ich glaube, jetzt habe ich schon wieder Angst, das könnte mich jetzt stolz machen oder so. Oder jetzt werde ich geizig oder keine Ahnung was. Jetzt bin ich zu gesegnet. Nein, weißt du, auch der Segen muss dir zum Besten dienen. Alles muss dir zum Besten dienen. Gottes Hintergedanken sind nur gut für dich. Und du musst es festhalten, unter allen Umständen. Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Lass uns wirklich das festmachen heute Abend. Weil ich glaube, das ist wirklich die Botschaft heute Abend. Es hat sich durchgezogen wie so ein roter Faden. Gott ist gut. Amen. Also entscheide dich heute Abend wirklich, dich auf diesen Eckstein guter Theologie zu stellen. Ja? Ja, das ist die Quintessenz. Weißt du, wenn du in der Bibel, wozu ist die Bibel geschrieben? Damit wir Gott kennenlernen. Was ist die Grundeigenschaft Gottes? Liebe. Also gut. Er ist gut. Das ist sein Grundwesen. Jesus hat ihn offenbart. Die ganze Bibel durch. Gott will, dass du weißt, dass er gut ist. Also entscheiden wir uns einfach zusammen. Sag einfach mal, danke Vater, dass ich dein Kind bin. Dein geliebtes Kind. Und als dein geliebtes Kind weiß ich, dass du nur gute Gedanken über mich hast. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um mir Zukunft und Hoffnung zu geben. Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen, weil ich von dir berufen bin und weil du es so sagst und weil du die Gedanken kennst, die du hast über mich. Und du kannst nicht lügen. Und du hast gesagt, du hast gute Gedanken über mich. Alles muss mir zum Besten dienen. Unter allen Umständen und in allen Umständen bist du gut. Und ich glaube dir und ich vertraue dir. Und deshalb erlebe ich es. Wenn nicht immer sofort, so doch auf jeden Fall am Ende. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Die Freude an dir ist unsere Stärke. Halleluja. Gott ist gut. Oh. Er liebt dich. Und alles dient dir zum Besten. Halleluja. Schaka. Es ist nicht eine Gefühlssache, es ist nicht die Frage, wie du dich fühlst, sondern es ist die Frage, worauf du stehst. Stehst du auf deinem Gefühl oder stehst du auf dem Wort Gottes? Das Gefühl ist mal so, mal gut, mal schlecht. Wie von euch wissen, dass es gute Gefühle gibt und schlechte Gefühle gibt. Verstehst du, aber deine Gefühle sind nicht entscheidend, sondern das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und das sagt dir, Gott ist gut. Halleluja. Preis den Herrn und jetzt darfst du noch geben, diesen guten Gott in sein Reich. Weißt du, du gibst nicht Menschen, du gibst dann nicht irgendeine Organisation, sondern wenn du gibst, hier, gibst, dann gibst du Gott, dann gibst und säst du hinein in sein Wort, du säst hinein in seine Güte, du säst hinein in seine Liebe und deswegen haben wir Freude beim Geben. Ich bin so dankbar, dass wir hier eine Gemeinde sind, die Freude hat beim Geben, weil ich hab schon in Gemeinden gepredigt und in Orten gepredigt, wenn du da dann sagst, so und jetzt geben wir, dann friert die Atmosphäre so ein. Ne? Und also, und dann spürst du schon, oh, sag nur nicht einen Satz zu viel jetzt. Sonst sagen sie gleich, dem geht es nur ums Geld oder sonst irgendwas, verstehst du? Ja, merkst du schon. Nein, aber weißt du, Paulus sagt, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Warum? Weil das eine Glaubenssache ist. Gott ist gut. Amen. Und er ist so gut, dass wenn du ihm etwas gibst, sodass du in dem Moment erstmal weniger in deinem Geldbeutel hast, dass er Mittel und Wege hat, damit du am Ende mehr hast, als du je vorher hattest. Das sagt er nämlich, das sagt sein Wort. gib und es wird dir gegeben werden. Und zwar nicht einfach nur das zurück, was du gegeben hast, sondern es sagt ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in deinen Schoß hineingegeben werden. Halleluja. Deswegen hast du allen Grund zur Freude beim Geben. Also entweder per Verpflichtungserklärung, wenn du live hier dabei bist oder in Bar, oder wenn du zuschaust, Überweisung, PayPal oder Kreditkarte, kannst du tun, was er dir zeigt. Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist gut. Ja, und er tut so gute Sachen, so starke Sachen. Schau mal, hier habe ich gerade auch, weil wir hatten es ja auch gerade von Finanzwundern unter anderem, schreibt jemand aus dem Glory House von der Margarita, die schreibt, ich brauchte unbedingt ein Auto, denn mein Auto ist voller Mängel und sehr alt. Dies sagte ich so zu meinem himmlischen Vater, meinem Versorger. Er hat mir schon den besten Arbeitsplatz geschenkt, und zwar bei einem ehemaligen Schuldirektor, mit dem ich mich bestens verstehe. Dieser Mann hat mir jetzt auch mehrere tausend Euro für ein Auto geschenkt. Ich habe den besten Vater, mein Gott, der sich um alle meine Bedürfnisse kümmert. Halleluja. Ist so stark, ha? Preist den Herrn. Und hier, das ist auch ein starkes Zeichen von der Marina. Ist sie da heute Abend? Ah ja, genau. Von der Marina, ihrem Nachbarn. Ich habe einen guten Draht zu meinem 75-jährigen Nachbarn. Das sieht man auch, Gott sieht alle Bedürfnisse. Wir unterhielten uns, dass seine Frau schon ein paar Jahre gestorben ist und er überlegt, ob er eine andere Frau haben darf. Da sagte ich, dass dies sogar biblisch ist und wenn seine Frau gestorben ist, dass er dann auch eine andere haben darf. Dann meinte er, ob er in dem Alter noch eine bekommen würde. Ich sagte, dass es nie zu spät sei und fragte ihn, ob ich für ihn beten darf und dass wir ja einen guten Gott haben. Amen. Er willigte ein und ich betete für ihn und sagte, dass er ebenfalls beten soll zu Jesus, wenn er im Bett liegt. Das bejahte er. Einige Zeit später bat er mich in seinen Garten. Dort saß eine Frau und das Erste, was sie zu mir sagte, war, ah, Sie können zaubern. Ich sagte, dass ich so etwas nicht machen würde und wie sie darauf kommt. Ja, und dann sagt die Frau, ich hätte doch für meinen Nachbarn gebetet und kurze Zeit später haben wir uns seit langem wieder getroffen. Wir kennen uns schon lange und hätten nicht gedacht, dass es doch funkt. Mein Mann ist auch schon vor Jahren verstorben. Ich sagte noch, dass Gott unsere Gebete erhört und wir einen guten Gott haben. Beide bedanken sich und sind jetzt glücklich. Halleluja. Ist das nicht toll? Das ist der Hammer. Halleluja. Also es ist nie zu spät. Preist den Herrn. Das ist auch schon ein prophetisches Wort für einige. Es ist nie zu spät. Amen. Gott ist gut. Genau. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, segne mir die Sammlung. Halleluja. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der dir gegeben hat. Du bist gut. Und du bist im Geben niemals zu übertreffen, Herr. Halleluja. Weder finanziell noch in irgendeinem anderen Bereich, Herr. Sondern wir wissen, Herr, du hast nur gute Gedanken über uns. Und Herr, du kannst uns noch mit 80 einen Ehepartner geben oder mit 90 oder mit wie viel auch immer. Halleluja. Und genauso kannst du Schuldenberge auflösen und du kannst uns Autos finanzieren und was auch immer notwendig ist, Herr. Du bist einfach nur gut, Herr. Und wir empfangen aus deiner Güte, ja, ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß in unseren Schoß hinein. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Am Donnerstag um 17.30 Uhr ist Treffen zur Schatzsuche mit Manuela im Gebetsraum. Wer zum ersten Mal mitkommen will, meldet euch bitte bei der Manuela. Und dann um 19 Uhr ist hier Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen. Und 19.30 Uhr dann nahtlos geht es über in die Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer hier im Zentrum. Seid dabei, das wird wieder stark werden. Halleluja. Ich glaube wirklich, dass Gott neue Räume eröffnet. Ich habe es heute Abend gespürt, Gott eröffnet neue Räume im Geist. Heute Abend war sehr stark dieser Raum der Auflösung am Anfang, aber dann auch durch das Wort waren wieder andere Dimensionen geöffnet. Und ich freue mich schon auf die Glory Life Schule, weil da lernen wir wirklich auch in der Herrlichkeit, wirklich mit diesen Räumen Gottes umzugehen und zu ziehen und darin zu gehen. Halleluja. Dann am Freitag um 19 Uhr ist wieder Connected. Diesmal nicht Gottesdienst, sondern Bowling. Also meldet euch beim Tobias, wenn ihr dabei sein wollt. Sonntag haben wir um 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Ladet eure Freunde, Bekannte und Verwandten ein. Parallel ist wieder Kindergottesdienst. Und während des Gottesdienstes gibt es außerdem eine Kindersegnung. Wer sein Kind noch segnen lassen will, ich glaube, drei Kinder sind schon angemeldet. Wer sein Kind noch segnen lassen will, bitte im Gemeindebüro noch schnell Bescheid geben unter info@glorylife.de. Dann werden deine Kinder mitgesegnet. Im Anschluss an den Gottesdienst ist dann noch ein Empfang für alle die in den letzten Wochen neu zu Glory Life dazugestoßen sind und noch nie bei so einem Empfang dabei waren. Mit mir dann im Im Café, glaube ich, oder im Gebetsraum. Im Gebetsraum, genau, im Gebetsraum. Okay, und Dienstag haben wir dann wieder, Halleluja, ab 19 Uhr oder wann auch immer die Zeit ist, unterschiedlich an unterschiedlichen Orten, Gloryhäuser, Treffen in Privathäusern an verschiedenen Orten in der Region, darüber hinaus Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer, Frankreich, Halleluja. Liste der Gloryhäuser hängt an der Pinnwand im Café aus. Da erlebst du wunderbare Gemeinschaft in einer herrlichkeitserfüllten Atmosphäre. Halleluja, jeder ist herzlich willkommen. Taufe ist auch geplant. Wie gesagt, du kannst dich anmelden. Taufanmeldungen liegen hinten am Infotisch aus. Und ansonsten findest du alle wichtigen Termine im Infoblatt Aufbruch für September, Oktober am Welcome-Tisch und im Infoständer. Außerdem sind hier noch die Zeiten für Beratung und Gebet eingeblendet, sodass du anrufen kannst und für dich beten lassen kannst. Und jetzt sagst du zum Schluss nochmal zu deinem Nachbarn, du bist gesegnet. Du ahnst gar nicht, wie sehr du gesegnet bist. Weil dein Vater ist der Gott, der gesagt hat, ich kenne die Gedanken, die ich über dich habe. Nur gute Gedanken. Gedanken zum Frieden, nicht zum Unheil. Dieser Vater geht mit dir, wo immer du hingehst. Er wacht über dich. Er beschützt dich unter allen Umständen. Ist er dabei und ist er gut? Heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Du bist gesegnet mit dem besten Gott, den es überhaupt gibt. Halleluja. Ich wünsche dir noch den allerbesten Abend. Auch euch über Livestream. Ihr seid gesegnet. Genießt einfach weiter die Gegenwart Gottes. Halleluja. Ich bin ganz beschwipst hier vorne. Halleluja. Also beschwipst mit der Güte Gottes. Das kannst du im Hohen Lied nachlesen. Da waren sie beschwipst mit der Liebe Gottes. Rakavaga. Er hat mich in sein Weinhaus hineingeführt. Und sein Banner über mir ist Liebe. So das Weinhaus der Liebe Gottes. Schicki Baba. Halleluja. Ihr über Livestream seid immer noch dabei. Halleluja. Ja, sind immer noch dabei. Ich sehe gerade, kommen wieder mehr zurück. Die vorher bei der Sammlung rausgekommen sind, gegangen sind, kommen jetzt wieder zurück. Nein, nur Scherz. Oh, Gott ist gut. Halleluja. Preis den Herrn. Eieieiei. Shabba. Halleluja. Halleluja. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass es mein drittes Buch inzwischen auch auf Englisch gibt? Habe ich schon mal gesagt? Okay. Habe ich auch schon gesagt, dass es mein erstes Buch auch auf Französisch gibt? Habe ich auch schon mal gesagt? Okay. Gut. Habe ich euch schon gesagt, dass da draußen super MP3-Alben liegen über Träumen mit Gott? Okay. Muss ja irgendeinen Grund geben, warum diese Sachen da liegen. Ja? Halleluja. Kleiner Werbespot. Ja? Was? Oh. Es wird mal wieder Zeit. Ja. Schicki Baba. Oh, wir haben die beste Zeit ihr Leben. Halleluja. Ulla, dein Lachen gefällt mir. Du bist schon lange bei der Astrid im Büro tätig, gell? Es geht immer mehr über. Gell? Das ist so. Das ist so. Wem du dienst, von dem gehen die Sachen über. Das ist so. Halleluja. Ulla dient der Astrid und deswegen kommt es immer mehr in die Freude Gottes rein. Halleluja. Preis den Herrn. Sag mal. Bonky. Ich schalte mich jetzt mal stumm. Heißt nicht, dass ich mich nicht weiter freue.